Nur wie es dir nachher gehen kann, das weiß ich nicht. Das ist nun auch dokumentiert. Ja, und insofern feel free. Oh Gott, und dann muss ich auch noch gucken, womit wir anfangen. Gucken wir mal mit den Sachen, die nicht behandelt worden sind. Ich fange mal mit den Sachen an, wo ich den Danebot jetzt vertrete. Das wäre der WP0050. Okay. Gut, das Jetzt ist haben im wir Endeffekt, alle auf. da gibt es also auch im Endeffekt noch einen konkurrierenden Antrag. Da muss man genau gucken. Ich weiß auch, dass da nochmal sicherlich eine Verständigung zwischen den beiden Beteiligten stattfindet, weil auch hier die AG Umwelt und Energiepolitik und wie die alle heißen, ja auch genauso fleißig waren. Aber die hat im Endeffekt einen sehr langen Text. Geht es um Biodiversität und dergleichen, aber ich möchte da auch nicht direkt in die Tiefe gehen, weil das ist so viel Text, das erschlägt den ganzen Abend. Also guckt euch in Ruhe an, guckt auch genau, was der gegenteilige Antrag noch sagt, weil die ergänzen sich teilweise und normalerweise müsste man sie wahrscheinlich mergen. Das ist aber schon mal vorgesprochen, damit ihr schon mal wisst, dass da noch mal Redebedarf auf dem Parteitag ist. Und ich hoffe mal, dass wir auch eine Lex Marching dann haben. Kurze Zusammenfassung eines langen Antrages. Weil inhaltlich eingehen, das wird zu viel heute Abend. Trotzdem Fragen? Scheint nicht der Fall zu sein. Dann nehmen wir mal den nächsten, den ich Ja, hier habe. warte, ich hatte mich nicht laut geschaltet. So, also die Versammlung kann ja letztendlich beschließen, was sie möchte. Die Lex Marching gilt nach wie vor und die besagt ja, dass Anträge abgeändert werden dürfen, wenn ihre grundlegenden Inhalte nicht geändert werden. Sprich also, wenn es darauf hinausläuft, dass es die Zusammenlegung eines Antrags oder von zwei Anträgen betrifft, wo es ansonsten Redundanzen gäbe, dann sollte das machbar sein. Dann gibt es eine gewisse Frist, ich glaube 2 Stunden, wo dann der geänderte Antrag wieder im Wiki stehen muss und dann kann der auch entsprechend abgeändert werden. Aber sinnvoll wäre es natürlich, wenn die Antragsteller, die sich zusammenschließen möchten, quasi schon etwas Fertiges haben, was sie dann möglichst frühzeitig auch dann schon einstellen, weil dann ist die Möglichkeit am größten. Oder die Wahrscheinlichkeit am größten, dass da tatsächlich auch ein Antrag draus wird. Kann ich nur unterstreichen. Leider ist Danebot heute nicht da, war gestern da. Aber er kam nicht mehr zu Worte. Aber ich stimme dazu, weil aber das ist wichtig. Deswegen habe ich bewusst hier darauf hingewiesen, dass da eben auch konkurrierend ist, aber die teilweise sehr sich ergänzen auch und man da mal beide durchgucken muss. Und ich hoffe mal, dass die beiden beteiligten nächsten Parteien das dann auch machen. Ich Thomas, ja. Danebot war gestern noch da, den einen von ihm haben wir gestern noch behandelt. Okay. Aber der hier, der kam nicht mehr dran, also das hatte ich noch in Erinnerung. Gut, schauen wir weiter. Was habe ich denn als nächstes? Den WP071. Hauptantragsteller hier ist der des Wufka. Sag mal, das ist ein Antrag, den lese ich sogar gerne vor, weil der nicht lang ist. Der Antrag lautet eigentlich ganz einfach: Lebensmittel gehören auf den Tisch, nicht in die Tonne. Die Piratenpartei setzt sich für die Schaffung einer Richtlinie ein, die Unternehmen der Lebensmittelindustrie und des Lebensmitteleinzelhandels dazu anhält, nicht mehr für den Verkauf geeignet, aber dennoch genießbare Waren der Allgemeinheit zur Verfügung zu stellen. Dies kann in der Weitergabe an karitative Organisationen oder durch die Bereitstellung zur kostfreien Mitnahme geschehen. Sicherzustellen ist dabei die vorzugsweise Verteilung an Bedürftige. Das ist ein steuerfreier Vorgang. Ein Wiederverkauf ist durch geeignete Maßnahmen zu verhindern. Der Kostenaufwand für eine Abholung und Weiterverteilung darf umgelegt werden. Der Aufwand ist nachzuweisen. Wir haben noch eine ganze Weile darüber diskutiert. gebe ich zu. Deshalb steht ja auch mittlerweile noch dieser steuerfreie Vorgang drin, weil auch hier gerne in der Vergangenheit sonst das Finanzamt zuschlagen würde. Insofern ist hier auch eine Klarstellung notwendig und ich glaube, wir sind alle auch gerne dabei, wenn wir also wirklich helfen können mit Lebensmitteln, die wirklich noch koscher und gut sind, dass sie auch wirklich in den Verkehr kommen und genau dahin gehören, hinkommen, wo sie hingehören, nämlich da auf jeden Fall, wo sie Menschen helfen, ohne dass da auch die Menschenwürde mit verletzt wird, weil es ist also auch ein Unding, was wirklich an Lebensmittelmengen, sag ich mal, wirklich weggeschmissen wird. Ja, und da empfiehlt es sich dann tatsächlich mal in die Antragsbegründung zu gucken. Da sind verschiedene Links, die auf diesen Sachverhalt hinweisen und einmal mehr darstellen, dass Deutschland nicht wirklich ein Spitzenreich da in dieser Thematik ist. Denn in Frankreich gibt es eine entsprechende Regelung und die sollte dann halt bitte doch auch hier in Deutschland übernommen werden. Insbesondere für uns als Partei der Nachhaltigkeit sollte es eine Selbstverständlichkeit sein, dass wir nicht zulassen, dass tatsächlich noch als Lebensmittel zu verwertende Lebensmittel dann zu Schweinefutter werden. Ja, ich kann das auch nur unterstreichen. Aber trotzdem gibt es Fragen irgendwie aus dem Podium? Scheint auch nicht der Fall zu sein. Dann auch den nächsten Antrag, das wäre der WP074 bei mir. Digitale Vernetzung und Infrastruktur in der Bildung. Da geht es also um die Bereitstellung gemeinsam genutzter Software für Universitäten und Schulen. Das kommt also auch dieser Antrag aus dem Hochschulbereich heraus. Dennis Wufka ist ja da auch noch sehr fleißig unterwegs im Moment. Und der Antrag ist ganz lang, aber eigentlich sehr bedeutend. Die Piratenpartei setzt sich für die Schaffung einer gemeinsamen offenen digitalen Plattform für Universitäten und Schulen unter Federführung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung ein. Wenn man mal guckt, wie momentan also wirklich die digitale Infrastruktur aussieht an manchen Hochschulen und weiter, da kriegen wir ja mittlerweile eine Krise. Wir wissen genau, wie das mit der Software da läuft. Das ist einfach hanebüchen. Es geht also darum, dass man hier so wirklich dann auch teilweise über Open Source wirklich sinnvolle Angebote dann auf Dauer hinbekommt mit vereinheitlichten Standards, sodass also auch innerhalb der Universitäten ein sinnvoller Austausch stattfinden kann. Das glaube, das würde auch der Bildungsqualität an den Hochschulen deutlich helfen und auch mancher kleineren Universität oder auch Hochschule da noch kräftig mithelfen, dass sie in der Zukunft also auch noch wesentlich bessere Resultate erzielt. Und natürlich, es kommt dem Studenten zugute und im Endeffekt ja auch uns als Volkswirtschaft, weil gut ausgebildete Kräfte sind ja das, was wir haben wollen, gerade an den Universitäten und Hochschulen. Wortmeldungen, Fragen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann schnappe ich mir noch mal ein, das ist der WP039. Da geht es Verbot der direkten ausländischen Finanzierung von Religionsgemeinschaften oberhalb eines bestimmten Bemessungsbetrages. Der Antragstext ist ein bisschen länger, aber hier geht es darum, dass also in der Innenpolitik passend Dinge noch mit reingesetzt wird. Es hört sich kompliziert an, ist teilweise auch ein bisschen kompliziert, aber ich lese auch nochmal laut vor. Ich glaube, die Zeit haben wir, so lang ist der Text nicht. Die Piratenpartei setzt sich für ein Verbot der direkten Finanzierung von Religionsgemeinschaften durch ausländische Finanzmittel ein. Gleichzeitig setzt sie sich für die Pflicht zur Abhaltung des Gottesdienstes in der Landessprache durch in Deutschland zum staatlich anerkannten Religionspfleger ausgebildetes Personal ein. Die stringente Durchsetzung der im Grundgesetz vorgegebenen Normen soll vor den religiöser Traditionen und Vorschriften absoluten Vorrang haben und die Trennung von Staat und Religion weiter ausbauen. Hierbei soll eine finanzielle Unterstützung von Gemeinden nicht unterbunden werden, sondern der Einsatz der Finanzmittel durch entsprechend transparente und allgemeingültigen Regeln gleichberechtigt und grundgesetzkonform erfolgen. Hierbei sollen sich Religionsgemeinschaften beim Ministerium des Innern als Kirche anhand fester Kriterien anerkennen lassen. Auf diese Religionsgemeinschaften werden dann an das Innenministerium geleistete ausländische Zahlungen an die jeweiligen Konfessionen analog zum Kirchensteuerprivileg der beiden großen christlichen Kirchen ausgeschüttet. Die einzelnen Regelungen sollen durch entsprechend zu formulierende Gesetze getroffen werden. Wenn man die Begründung liest, liest sich das alles spannend an. Aber im Endeffekt geht es wirklich darum, dass wir hier den Missbrauch verhindern, dass also hier bei uns mal ganz hart gesprochen Extremisten ausgebildet werden in einer Art und Weise, wie wir es alle nicht haben wollen. Weil ich sage mal, wir sind alle für eine Religionsfreiheit, die darf auch gerne jeder haben. Momentan ist Papa Staat dann noch ein bisschen mit dabei. Hier kann man ihn auch mal positiv, ich drücke es mal aus, nutzen, um als regulativ oder als regulierende Behörde oder ähnliches dabei zu sein, damit hier kein Missbrauch betrieben wird und die Gelder dann auch wirklich dann für religiöse Zwecke eingesetzt werden, wenn sie denn auch kommen, so im ganz Groben. Gibt es da Fragen zu? Also Antragsteller ist übrigens Kurt Klein. Ja, das wundert mich jetzt ein bisschen, dass niemand anders Fragen hat. Ich habe einige. Fangen wir mal damit an. Ich hätte auch tausende. Also du kannst die Fragen jetzt gar nicht beantworten. Vielleicht ja, vielleicht nein. Das werden wir sehen, weil ich hier auch von Kurt eingesprungen bin. Okay, ein Szenario. Da gibt es den Scheich Ali Ben Hassan und der überweist mir persönlich jeden Monat 2.500 Euro mit der nachdringlichen Bitte, die an die Alhambra-Moschee in der XY-Straße 17 weiterzugeben. Bisher hat er nämlich immer direkt an diese Moschee überwiesen und das dürfte er ja nicht mehr. Was wäre jetzt der tatsächliche Vorteil dieser Regelung? Also normalerweise müsste es einen ganz anderen Weg geben, weil wenn ich das richtig gesehen habe, musst du hier quasi über den Papat mitgehen, sodass es transparent ist, weil du selber bist erstmal keine transparente Person. Ich würde das zum Beispiel hier per Gesetz auch untersagen, auch unter Strafe setzen, wenn die Gelder hier zweckentfremdet über dritte Wege kanalisiert werden. Ja, aber das sagt der Antrag nicht aus. Der spricht von einer direkten Finanzierung. Und die Finanzierung über mich wäre halt indirekt. Der wäre indirekt, aber du bist nicht Papa Stadt. Entschuldigung, Michael. Ja, aber was er meint, man kann das eigentlich ziemlich leicht umgehen. Also der Scheich würde ja nicht direkt sagen, hier, spende es weiter, sondern er gibt mir das Geld vielleicht für irgendwelche andere Leistungen, nicht religiöse Leistungen und der spendet eben zufällig dann Geld an die Gemeinde aus dem Inland, was wieder legal ist. Also es gibt, was er meint, ist, dass es legale Umgehungswege gibt bei dieser Regelung. Ja, die sehe ich nicht, weil hier erstmal beabsichtigt ist wirklich, Leute, registriert euch, dann geht der Weg ganz normal über die Kirche und der Rest ist über die Gesetze zu regulieren, dass hier also entsprechend auch kein Missbrauch betrieben wird. Das ist Gesetzesausformulierung dann. Aber dann darfst du niemanden von Ausland bezahlen lassen, auch keine normale Arbeit. Du kannst dich schon bezahlen lassen, dann aber den transparenten Weg, so dass es erkennbar ist und eben auch über direkt, also über die entsprechend vorgesehenen Kanäle, die gesetzlich geregelt sind. Sprich hier dann auch quasi wie Ausschaltung von Kirchensteuer. Aber wenn du jetzt, sagen wir mal, beim ausländischen Unternehmen, sagen wir mal, bei Apple angestellt bist und Apple bezahlt dich ziemlich gut, und du bist aber gläubiger Katholik und spendest für die Renovierung deiner Kirche. Machst du dich damit strafbar? Das wäre in diesem Fall strafbar, ja. Da müsste es aber anders formuliert werden, weil das ist jetzt hier nicht so direkt. Gut, kann ich persönlich nur aufnehmen, weil ich sehe es jetzt ein bisschen anders, aber ich werde, wenn ich ihn kurz sprechen soll, ihm gerne weitergeben. Gut, der nächste Punkt ist dann, dass die Abhaltung des Gottesdienstes in der Landessprache durchgeführt werden soll. wenn wir die Religionsfreiheit haben und die auch anderen Religionen, die traditionell in anderer Sprache ihre Gottesdienste abhalten, zugestehen wollen, warum stellen wir ihnen dann nicht auch anheim, dass sie eben in ihrer Sprache sprechen? Also ich gehe auch nicht hin und sage, ich kann kein Ostfriesisch und deshalb kann ich keinen ostfriesischen Gottesdienst verstehen. Da gebe ich dir ausnahmsweise mal recht, weil das ist eine der Fragestellungen, die ich auch noch nicht geklärt bekomme. Das ist ungefähr eine Frage, die ich auch in der Antragstellerrunde gefragt habe und selber noch nicht beantwortet bekommen habe, weil ich auch hier mal bewusst nachgefragt habe, wie sieht es denn aus mit Gottesdiensten auf Ostfriesisch, Saterfriesisch, nennen die Sprache. Ah, schön, dass wir da gleich ticken. Gut. All denen, die sich dann diese Aufzeichnung hier anhören, also das nächste, was ich dann hätte, wäre einerseits dringen wir auf eine Abschaffung der Einziehung von Kirchensteuern und dann wollen wir allerdings die quasi Wege, die für die christlichen Kirchensteuern genommen werden, dann nutzen, um in irgendeiner Form mit den den Konfessionen zu agieren, die eben nicht christlich sind. Ich finde, das ist keine stringente Vorgehensweise unserer Politik und hängelt sich da dann auch nicht an den orange-roten Faden entlang, den ich so gerne zitiere, an dem eigentlich alles oder von dem eigentlich alles ableitbar sein sollte. Ja, das war mit meinen Worten, die ich vorhin sagte, solange die Trennung von Staat und Kirche noch nicht so erfolgt ist, wie wir sie haben wollen. Weil momentan können wir diesen Weg noch gehen, weil der Weg der kompletten Trennung wird ja noch ein schwieriger. Und wenn wir das, sag ich mal, hier als Zwischenlösung noch mit reinnehmen, kann man das sicherlich machen. Dann hätte man vielleicht ein paar Religionen mehr am Verhandlungstisch, wenn man dann nachher die komplette Trennung hinkriegt. Aber auch da werden ja dann Instrumentarien gefunden werden müssen. Aber bis dahin könnte man sagen, das wäre dann sogar quasi eine Art von Gleichbehandlung, wenn man es so sehen möchte. Ich finde halt, der Antrag hat allgemein ein Geschmäckle, sage ich mal, als Schwabe. Er unterstellt eigentlich schon allen muslimischen Gottesdiensten, die auf Türkisch abgehalten werden, dass es dann salafistisch ist. Also so einen Unterton hat er, für mich, wenn ich das jetzt als Lehrer lesen würde. Gut, auch der Meinung darf man sein, aber du weißt, man muss drüber reden und drüber diskutieren, ansonsten kann auch ein Antrag nicht reifen. Ja, und das werden wir dann wahrscheinlich auf dem BPT tun, auch wenn ich doch davon ausgehe, dass es eine nur geringe Zahl von Menschen innerhalb dieser Partei gibt, die einen derartigen Weg gehen wollen. Um halt, also seien wir ehrlich, was steckt hinter diesem Antrag? Was ist sein Ziel? Sein Ziel ist doch eigentlich, dass die angenommene Gefahr, die von Gottesdiensten und von Religionen ausgeht, die nicht christlich sind, jetzt mit Regeln unterworfen werden und damit löst sie eben einen Generalverdacht auf. Das wurde ja eben schon ganz schön gesagt. Und das kann nicht sein, was tatsächlich diese Partei unterstützt. Das konkrete Ziel dieses Antrags, kann man ja wirklich offen so sagen, ist zu verhindern, dass extremistische Strömungen einfach direkt gefördert werden, dass man einfach versucht, da hier den Geldhahn zuzumachen. Ja, aber du triffst damit natürlich dann auch wieder die Unschuldigen, genauso wie bei einer Vorratsdatenspeicherung oder bei einer Kameraüberwachung, die sich überhaupt nicht zu Schulden kommen lassen, aber doch diesen Regeln unterworfen werden. Und das entspricht nicht dem piratigen Grundgedanken. Ich muss hier laut schweigen, weil ich vertrete ja den Antragsteller gerade. Ansonsten würde ich da, ich hätte hier auch 5.000 Fragen, das war ja auch bei mir dabei. Deswegen lasst den Antrag reifen. Auch dem Antragsteller kann ich ja Dinge weitergeben, das mache ich auch liebend gerne. Weil ich glaube, der braucht ja auch Feedback, weil der Text kommt aus einer ganz anderen Ecke und du weißt, man ist unterstützend immer gerne dabei. Also wenn ich den Antrag als Pirat stellen würde, würde ich zum einen mal das trennen, einmal die Finanzierung der Religionsgemeinschaften mit der Sprache, weil das hat eigentlich miteinander gar nichts zu tun. Und wenn, dann würde ich bei der Finanzierung einfach darauf drängen, dass Religionsgemeinschaften ihre Finanzierung vollkommen offenlegen müssen, transparent machen müssen und sich ansonsten strafbar machen, ähnlich wie bei Parteien. Und dann kann man natürlich sehen, diese Moschee wird jetzt von dem Scheich mit 2 Millionen finanziert und das ist vielleicht jemand, der ja gerne Extremisten unterstützt, und dann haben wir immer noch Möglichkeiten, die mal genauer anzuschauen und das dann zu kontrollieren. Ja, so ist das. Auch das ist ein gangbarer Weg und dem würde ich mich persönlich auch nicht verschließen. Ja, dann gehe ich mal davon aus, dass das entsprechend weitergeleitet wird und wir bei diesem Antrag vielleicht noch eine Veränderung sehen. Ich lasse mich da mal überraschen, wieso ich mich bei vielem überraschen lasse, was auf diesem Parteitag stattfindet. Ja, der nächste bitte. Der nächste bitte. Jetzt sind wir beim Bereich Grundsatzprogramm angekommen. So, der GP002, Bau- und verkehrspolitische Grundsätze. Zuletzt in fast unveränderter Form eingestellt 2012. Wir haben uns mal wieder gewagt, den Antrag einzustellen. Er war zum ersten Mal schon eingestellt zum Parteitag in Bingen 2010. Mal ganz nett gesprochen, und hier stehen die Dinge drin, die wir die ganzen Jahre schon links und rechts beschlossen haben. Hier ist bloß das Fundament dafür. Das geht wirklich von, wie wollen wir die Entwicklung in Deutschland sehen im Bereich Bau, Flächenverbrauch etc. Wie soll es bei Bauen und Wohnen aussehen? Wie gehen wir miteinander um? Wie sieht es mit Sanierung, Neubauten aus? Ressourcenschonend, barrierefrei, familiengerecht, diese üblichen Stichworte. Das geht weiter auch Verkehr, Infrastruktur, dass wir eben gucken, dass wir hier wirklich auch neue Wege beschreiten, dass wir also auch die Infrastruktur wirklich sinnvoll angucken. Auch hier wieder mal gucken, wie es mit Ressourcen aussieht, Mobilität gewährleisten und dergleichen mehr. Das Gleiche dann auch wieder Stadt- und Regionalplanung. Viele, viele Dinge stehen hier drin. Auch da, wir haben ja viele Anträge, die ja schon darauf begründet worden sind. Das ist auch wieder öffentliche Planung, Dialog mit Bürger, offenes Verfahren. Das ganze Übliche, bloß hier als Fundament. Und das wäre schön, wenn wir das wirklich dieses Mal haben, weil das sind 3 einzelne Teile, die wir hier mit runterbringen können. Und ich würde mich sehr freuen, wenn die wirklich die Arbeit, die hier vor Jahren schon gemacht wurde, wirklich von vielen, vielen Leuten, manche davon sind leider mal ganz hart gesprochen darüber hinweggestorben. Es tut mir auch richtig weh, weil hier wirklich auch gute Leute mit guter Arbeit und guten Input geliefert haben. Und ich sag mal, wir sind heute noch dabei und wirklich alles, was hier drin steht, wüsste ich nicht anders, dass wir es anders sehen, weil das ist eigentlich die ganze Maxime und wie es aussieht. Und ich gebe auch noch bekannt, wir haben auch damals schon aufgepasst und ich glaube, das setzt sich auch im Antrag fort, dass wir den Ursprungsgedanken unseres Grundsatzprogrammes hier auch von der Wortwahl haben einfließen lassen, bis hin zu Wortknappheit, you name it. Schweigen. Ja, Fragen, Wünsche, sonstige Anmerkungen? Scheint nicht zu kommen. Ich hatte gerechnet, dass von dir was kommt. Schade. Hätte von mir was kommen müssen? Weiß ich nicht. Ein Widerspruch oder so. Ich glaube auch nicht, dass du einen gefunden hättest. Nee, diesmal nicht. Schade, schade. Dann gucken wir Satzungsänderungsantrag 005. Ach, da bist du auch dabei. Ja. Ach, geht ja mal gar nicht. Schrecklich. Aber auch für die Zuhörer, den lese ich bewusst vor. Es wird beantragt, folgende Passus in die Satzung der Piratenpartei Deutschland auf den Paragraph 12a. Der Parteitag wählt eine Redaktionskommission, deren Aufgabe es ist, zwischen den Parteitagen das beschlossene Grundsatz- und Wahlprogramm insbesondere sprachlich und inhaltlich zu konsolidieren. Die Redaktionskommission besteht aus je einem einer Vertreter der Landesverbände und einem Mitglied des Bundesvorstandes. Die Vertreter bzw. Vertreterinnen der Landesverbände werden vom Landesparteitag bestimmt. Bis ein Landesparteitag stattgefunden hat, bestellt der jeweilige Landesvorstand einen Vertreter. Die Redaktionskommission beschließt über die endgültige konsolidierte Fassung des Programms mit 2/3 Mehrheit ihrer Mitglieder. Der folgende Parteitag kann die Beschlüsse der Redaktionskommission mit einfacher Mehrheit der anwesenden Stimmberechtigten teilweise oder ganz aufheben. Also ich glaube, das ist ein gangbarer Weg. Man hat auf jeden Fall erstmal Bund und Länder mit einbezogen. Wir haben sogar Revisionsmöglichkeiten eingebaut, falls man meint, die Redaktionskommission hat Mist gebaut. Also insofern ist das, glaube ich, ein recht guter Antrag, weil wenn man guckt, wenn man da mit erstmal 17 Mitgliedern dabei ist, ist das schon richtig ordentlich. Da kann man, glaube ich, nur eine gute Arbeit mit leisten. Und wenn da auch wirklich qualifizierte Leute drin sitzen aus den Ländern und aus dem Bund heraus, bin ich überzeugt, wir haben zum Schluss wirklich ein Programm, was wie aus einem Guss liest. Ja, und nicht nur das, also wir haben dann bei der Gelegenheit auch es geschafft, nicht mehr davon abhängig zu sein, dass die Leute, die sich irgendwann mal fachliche Gedanken gemacht haben, auf Ewigkeiten in dieser Partei bleiben, auch wenn es schön wäre. Wir wissen aus der Vergangenheit, es ist nicht so. Und stringenter daran arbeiten, ihre Programminhalte immer auf dem Laufenden zu halten, sondern wir können mit dieser Redaktionskonferenz dann selber aktiv werden und beispielsweise solche Bugs dann rausnehmen, wie sie jetzt drin stehen würden, nämlich, dass wir uns dafür einsetzen, dass es die Pille danach auf Kassenkosten gibt. Da gibt es inzwischen eine gesetzliche Regelung, die das sicherstellt. Allerdings hat die damalige AG es nicht für nötig gehalten, ihr Programmbeitrag zu überarbeiten. Und ohne diese Redaktionskonferenz hätten wir diesen Punkt nach wie vor drin, wo uns dann jeder, der sich ein bisschen mit der Thematik auskennt, und das dürften zumindest unter unseren weiblichen Wählern möglicherweise einige sein, dann sagen, ihr wollt in den Bundestag und ihr wisst noch nicht mal, was die aktuelle Rechtslage ist. Und das darf nicht passieren. Ja, Fragen aus der Runde. Schweigen im Walde. Dann übernache ich den nächsten. Ich habe nur noch einen einzigen. Weil den Rest hatte ich gestern. Und zwar den Satzungsänderungsantrag 006, Verbesserung der Antragsqualität. Auch hier wieder vorlesend, weil viel Text. Paragraph 12 Absatz 2 wird der Satz 2 hinzugefügt. Anträge, die fristgemäß eingereicht werden, können innerhalb einer Woche nach Antragsschluss abgeändert werden, wenn die ursprüngliche Intention erhalten bleibt. Hintergrund ist hier ganz simpler. Wir hatten jetzt auch diesmal wieder erkennbar Anträge dabei, die manchmal noch mit heißer Nadel gestrickt worden sind und man auch manchmal in letzter Sekunde genau wichtige Dinge noch übersehen hat. Oder auch Formulierungsdinge oder ähnliches. Das ist das Problem, weil wir Piraten arbeiten gerne wie der Mensch normal auch auf den letzten Drücker. Und dann muss es natürlich auf die letzte Sekunde eingestellt werden. Und genau in dem Moment, wo man es eingestellt hat, am nächsten Morgen guckt man drauf und stellt fest, was hast du da geschrieben? Da wäre es natürlich sinnvoll, wenn man das entsprechend abändern kann, weil man möchte ja auch nicht als Dummbatz dann dastehen, sondern eben wirklich mit einem intelligenten Text. Und wenn dann solche Sachen wie, sag ich mal, manchmal sind ja wirklich nur einfache Worte noch ändern kann, hilft es uns schon deutlich weiter. Und ich glaube, das wäre auch sehr sinnvoll, wenn wir das hinkriegen, weil es hilft uns einfach. Und auch später der Redaktionskonferenz. Meine Worte. Fragen? An sich finde ich es gut, nur wer entscheidet, ob das jetzt inhaltlich praktisch bleibt oder ob das jetzt zu arg abweicht, macht das die Antragskommission. Und es wäre schön, wenn dann, man muss ja auch Unterstützer haben, um einen Antrag einzureichen, wenn die Unterstützer dann den Antrag danach immer noch unterstützen. Das ist dann, sag ich mal, die Regelung, die man ja dann noch mit treffen kann. Aber die muss ja nicht in der Satzung geregelt sein. Wobei ja hier definitiv steht, dass die ursprüngliche Intention erhalten bleibt. Das geht mir auch manchmal so, dass ich sage, ja, also die Intention kann ich nachvollziehen. So wie es dort jetzt dargestellt wird, ist es nicht unbedingt, wie ich es formulieren würde. Aber mein Gott, damit kann ich leben. Und da würde dann an dieser meiner Einstellung, ich weiß, man soll nicht immer von sich auf andere schließen, aber ich tue es trotzdem, ja, auch nichts geändert werden, wenn irgendwie drei Worte umgestellt oder noch eins dazukommt oder wie auch immer man sich dann vorstellen muss, dass dieser Antrag abgeändert wird. Es wäre dann beispielsweise der Job der Antragskommission zu gucken, wie sieht die Änderungshistorie bei dem entsprechenden Antrag aus und ist das noch in der, in Anführungsstrichen, Norm? Oder sollte man da vielleicht doch nochmal dann Rücksprache mit dem jeweiligen Antragsteller halten? Also ich denke, dass die konkrete Ausgestaltung ist dann einfach eine technische Frage. Hier soll jetzt einfach nur mal die Möglichkeit gegeben werden. Und was ist diese Möglichkeit? Ja, sie nimmt eigentlich nur die Lex Marsching voraus. Denn das Gleiche, was hier drin steht, ist ja das, was ich auf dem Parteitag an sich auch immer noch machen könnte. Nur dass es da dann eben Zeit und damit auch Geld kostet. Ja, und ich sag mal so, trotz allem, wenn die Intention nicht verändert wird, das kann ja wirklich auch mal bedeuten, man bringt einfach noch einen Satz hinzu, zum Beispiel zur Verdeutlichung des Gedankens, der eigentlich da drin steckt. Habe ich zwar kein Beispiel, aber solche Sachen können ja vorkommen, weil man liest das, ja, Ziel ist klar, aber irgendwie, und dann packt man eben noch 5 Worte dazu, ach ja, alles klar, sofort verstanden. Gibt es Fragen dazu? Dann bin ich für heute durch. Nein. Ja, wie gesagt, der Rest war gestern. Also ich sehe hier noch ein PP002 Waffenrecht. Ah, den darf ich mit übernehmen, stimmt. Ach, schon, hatte ich ganz vergessen. Jetzt muss ich selber erstmal schnell wieder blättern. Ach, da ist er. Also, ich musste den wirklich suchen, weil du weißt, Tablets und PDF, den habe ich nicht im PDF drin bisher. Gibt es also, ein schönes vorbereitetes PDF, wo doch alles drin sein soll, soviel ich weiß? Ja, genau, deswegen hatte ich jetzt vorhin auf die Schnelle nicht gefunden, aber das kann auch meine eigene Dusseligkeit sein. Also ansonsten, das war eigentlich, wäre eigentlich jetzt ein Wahlprogrammantrag gewesen. Aufgrund eines kleinen Missverständnisses ist der dann leider nicht mehr veröffentlicht worden in Time und dementsprechend jetzt quasi als Positionspapier eingebracht. Auch hier, meine, das ist nicht viel. Ich lese den auch bewusst vor, weil das ist, glaube ich, sinnvoller, als wenn ich den jetzt begründe, weil die Intention ist erkennbar. Wobei der Hintergrund, jetzt war es schiefgelaufen. Die Verschärfung der Waffengesetze in den letzten Jahren dient vor allem dazu, Sicherheit vorzutäuschen und einfache und schnelle Antworten auf komplizierte Probleme zu geben. Wir setzen uns für Waffengesetze ein, welche den Besitz und die sorgfältige Aufbewahrung von Schusswaffen regeln und dadurch die Sicherheit aller Bürger gewährleisten. Wir lehnen es aber ab, die Sportschützen, Waffensammler und Jäger zu Sündenböcken für gesellschaftliche oder politische Probleme zu machen und die Erwerbsvoraussetzungen und Aufbewahrungsvorschriften zu erschweren. Warum jetzt die Hintergrundinfo da oben ist, keine Ahnung. Hintergrundinfo: jedes Mal, wenn die Medien einen Waffenmissbrauch oder Terror melden, reagiert die Politik mit einer Verschärfung des Waffengesetzes. Dabei wird ignoriert, dass legale Waffen, ob im privaten Besitz oder in der Hand von Polizei oder Militär, nur extrem selten missbraucht werden und somit das Gros der Tatwaffen längst illegal und damit verboten ist. Schusswaffen, die bei Straftaten und Terroranschlägen eingesetzt werden, sind in den meisten Fällen geschmuggelt worden und stammen in vielen Fällen aus ehemaligen Militärbeständen. Dieser sinnlose politische Aktionismus äußert sich auch in Vorverurteilung und Stigmatisierung von Sportschüssen, Waffensammlern und Jägern, Stichwort Sippenhaft. Die Gesetzesänderungen tragen in der Regel überhaupt nicht zur Erhöhung der öffentlichen Sicherheit bei. Die Verschärfung der Regelung zum legalen Waffenbesitz durch Jäger und Sportschützen hatten noch nie Einfluss auf die kriminelle Beschaffung und Einsatz von Waffen durch Terroristen und Verbrecher. Wenn ich das hier mal ein bisschen näher begründen könnte, würde ich mal ganz deutlich sagen, weil ich habe im Umfeld auch Jäger. Habe da auch Leute kennengelernt, die ein bisschen lax in der Vergangenheit damit umgegangen sind. Aber auch die sind seit Jahren dabei, haben sich wirklich Tresore organisiert. Da schlackern mir die Ohren. Die passen auch wie Teufel auf ihre eigenen Waffen. Die geben sich auch richtig Mühe, da das also nicht schief läuft. Ich weiß auch die Ausbildung mittlerweile. Mein Junior durfte gerade letztes Jahr den Waffenschein machen, also auch einen Jagdschein machen. Einen Junior-Jagdschein, jetzt darf er sogar jagen. Aber ich habe auch gemerkt, was die da wirklich an Voraussetzungen haben, auch mit dem Waffenumgang, wie die gedrillt werden, mit ihren Waffen auch keinen Unsinn zu machen. Also das heißt, man kann davon ausgehen, wirklich, dass also das, die Leute, die wirklich ordentlich gedrillt sind, mit einer Waffe umzugehen, eine sehr gute Ausbildung genossen haben im Umgang und auch einmal mit der Waffe selber, als auch mit der Aufbewahrung, sei es beim Autotransport, sei es zu Hause und dergleichen mehr. Hier muss nicht zusätzlich noch mehr gemacht werden, weil das ist so, als wenn wir dann den Jäger noch eine Kamera vor den Tresor packen würden. Die bringt auch nichts, weil wenn der Tresor aufgebrochen wird, mit welchen massiven Mitteln auch immer, hilft die Kamera nichts. Antragsteller ist Guido Körber übrigens, maßgeblich auch in der AG Waffenrecht bei uns unterwegs. Und gerne noch ein Hinweis mal aus einer anderen Geschichte heraus. Vor Jahren schon hatte die AG Waffenrecht mal angefangen, Dinge zu berichten. Die sind auch aufgenommen worden. Und es war sehr spannend, dann auch in der Land und Forst zu lesen, welch positiven Einfluss die Piraten haben und dass das doch eigentlich eine gute Klientel sei, weil die Artikel, die dort geschrieben worden sind über die Thesen von der AG Waffenrecht bezüglich Jagd, Jägern und dergleichen, sind dort sehr positiv aufgenommen worden und wurden ausdrücklich gelobt. Also hier ist eine Klientel sogar, die wir deutlich auch haben. Und wenn man merkt, die Land und Forst berichtet normalerweise über Politik fast gar nicht. Meine einzige Frage ist, Guido wird auch in Düsseldorf sein? Nein, den Antrag muss ich vertreten müssen. Ich hoffe, dass ich ihn bis dahin besser vertreten kann noch. Ja, denn dass Jäger unsere Klientel sind, ich glaube, das kommt nicht ganz so gut. Ich hätte damit ein Problem, sage ich dir ganz ehrlich, weil ich zu viele Punkte auch im Jagdrecht an sich sehe, die verbesserungswürdig sind. Und von daher würde ich da nicht wirklich einen Fokus drauf setzen. Das ist nur ein Teil davon. Das Jagdrecht selber ist ja noch eine andere Geschichte. Dass da Verbesserungsbedarf besteht, wirst du auch bei Guido und bei vielen anderen auf absolute Zustimmung stößen. Ja, und insofern, wie gesagt, davon auszugehen, dass deshalb Jäger unsere Klientel sind, weil wir uns für keine Verschärfung von Waffengesetzen einsetzen würden. Das wäre, glaube ich, der falsche Weg. Nein, es geht nicht darum, Verschärfung von Waffengesetzen oder sonstigen. Das geht darum, dass man einen objektiven Umgang damit pflegt. Und das ist auch sehr positiv angekommen. Weil das war diese Maxime, die wir als Partei auch hatten. Wir wollen sachlich mit den Themen umgehen und möglichst die Emotionen raushalten. Und das ist uns bislang zumindest anscheinend für diese Klientel gelungen. Ja, gut. Dann lassen wir das mal so stehen. Vielleicht haben wir sogar den einen oder anderen Jäger denn bei uns in Düsseldorf, der das dann noch bestätigen kann. Das wäre natürlich optimal. Ich würde Hurra schreien, aber ich bin kein Jäger und ich kann das nur aus den Randbereichen immer mit erzählen. Ja, ich bin auch keiner. Aber man fuchst sich ja so in alles so ein bisschen rein. Ich habe jetzt nur eine ganz dumme Frage. Wie lasse ich dir jetzt nachher diese Aufzeichnung zukommen? Das können wir auch gleich außerhalb der Sitzung noch klären. Okay, das heißt, du bleibst da. Schön. Danke. Jo. Ja, dann können wir jetzt quasi zurück an den Anfang gehen oder fragen doch einfach mal, wer möchte noch Anträge vorstellen? Michael, hast du noch irgendwas? Nee, ich bin ziemlich unvorbereitet, weil ich zu viel Vorstand und anderes Zeugs gemacht habe. Zombie, wie sieht's bei dir aus? Aber ich habe gerade den Link noch ins Pad geschrieben, in den Chat vom Pad, wo man das PDF runterladen kann. Ah ja, immer sehr hilfreich. Danke. Ja, haben wir ansonsten noch einen von den Zuhörern unten im Zuhörerraum, die Anträge vorstellen möchten? Haben wir Zuhörer, die Präferenzen haben für Anträge, die vorgestellt werden sollen? Die wollen wir vielleicht jetzt mal angucken. Ich kann das auch ganz einfach abfragen. Wer hat Interesse am WP053? Maschinen müssen unser Sozialsystem sichern und ausbauen. Ich hätte noch Interesse an dem Satzungsänderungsantrag 002 mit den Doppelmitgliedschaften. Was ihr davon haltet? Ich denke, es wurde schon viel diskutiert, aber einfach nochmal so. Ich weiß auch nicht, wer das gestellt hat und welche Intention dahinter steckt. Kann ich jetzt auch nicht zuordnen, wer das war. Ich kann hier bestenfalls meine persönliche Meinung jetzt wiedergeben und die ist zwiespältig. Spätestens in dem Moment, wo ein Mitglied ein Mandat anstrebt, muss es sich entscheiden, für welche Partei es das tut. So lange sollten wir allerdings meiner Meinung nach durchaus die Offenheit behalten, um diese Mehrfachmitgliedschaften dann beizubehalten. Denn anders als es in dem Antrag steht, sind wir beim besten Willen nicht so breit und so gut aufgestellt, sowohl personell wie auch fachlich, als dass wir diese Regelung aufgeben könnten, die irgendwann mal ganz zu Beginn dieser Partei, als sie eben weder quasi in der gleichen Situation war wie jetzt, nämlich eine überschaubare Anzahl von aktiven Mitgliedern zu haben und auch ein überschaubares Maß an fachlichem Wissen. Also von daher hat sich eigentlich zum Beginn dieser Partei nicht so wahnsinnig viel geändert. Worauf wir allerdings verstärkt hinweisen müssen, ist eben, dass Menschen, die bei uns, und auch wenn sie nur irgendwie auf Listenplatz 12 kandidieren und nur die ersten drei eine Chance haben, überhaupt ein Mandat zu erreichen, es ja durchaus sein kann, dass sie irgendwann mal theoretische Nachrücker sind und vielleicht auch praktische Nachrücker. Und dann würden sie halt nicht nachrücken können, weil sie halt eine Doppelmitgliedschaft haben. Abgesehen davon, das muss man da auch auf den Formularen entsprechend kennzeichnen, dass man nicht Mitglied einer anderen Partei ist. Und diesen Status, den sollte man dann eigentlich so lange beibehalten, wie auch tatsächlich die jeweilige Legislatur läuft. Also langer Rede, kurzer Sinn. Ich würde die Regelung so lassen, wie sie jetzt ist. Ja, ich sehe das genauso und ich weiß, dass wir auch aktive Mitglieder haben, die sogar richtig aktiv sind und die teilweise Doppelparteimitgliedschaften haben, aber bei uns jetzt mehr aktiv sind. Aber wenn sie jetzt gezwungen werden, sich zu entscheiden, dann eben dann, wenn es dumm läuft, dann eben dann die Piraten verlassen. Das wäre halt wirklich kontraproduktiv. Und ich sehe jetzt auch keine Notwendigkeit. Ich habe noch kein Argument dafür gehört, warum man das jetzt verbieten sollte. Und wir sind damit aufgewachsen, dass wir auch praktisch über Parteigrenzen hinwegsehen und auch miteinander kooperieren mit anderen Bündnissen, haben das auch immer an den anderen Parteien kritisiert und jetzt machen wir es selber. Gut, also ich muss auch mal sagen, Punkt 1, Doppelmitgliedschaften, ich finde die per se immer noch nicht falsch. Wir haben diese zwei Sondersituationen. Das eine ist die Sondersituation Landesliste, Bundestagsliste, beziehungsweise Direktkandidat. Hier, und nur zur Korrektion, zur wirklich korrekten Information, muss ein Eidesstatt versichert sein, dass man kein Mitglied einer anderen Partei ist. Das heißt, jeder, der wirklich dann noch eine Doppelmitgliedschaft hat, einen Meineid begangen und begeht sich damit auf strafbaren Bereich. Das würde ich auch niemandem empfehlen, weil das kann richtig bis Knast gehen. Das wird gerne ignoriert. Wo ich mal persönliches Problem habe, gerade bei Doppelmitgliedschaften, ist es bei sogenannten Funktionsträgern. Funktionsträger bedeutet, man könnte da Mitgliedsdaten haben, der einen Partei als auch der anderen. Hier sehe ich persönlich immer eine gewisse Art von Interessenkonflikt. Wenn ich das wäre, könnte ich das nicht mit mir vereinbaren, weil ich dann nur sagen würde, ich kann dann nur in einer Partei Mitglied richtig aktiv sein und Funktionsträger sein, aber nicht in zwei Parteien. Wir hatten solche Fälle schon in der Vergangenheit und da bin ich persönlich kein Freund. Aber wenn wir da eine Regelung für treffen sollten, auch über die Satzung, hätte ich da keine Bauchschmerzen mit. Aber die Doppelmitgliedschaft per se abschaffen, nein. Also wenn ich mich nicht täusche, gab es schon mal derartige Anträge, da könnte man mal jetzt in den Tiefen des Wiki suchen und die sind halt auch nicht durchgekommen, denn eigentlich braucht es eine derartige Sonderregelung auch für Funktionsträger gar nicht. Da muss man einfach als dann Versammlung daran denken, jeden Bewerber um eine Funktionsstelle zu fragen, hast du noch die Mitgliedschaft in einer anderen Partei oder nicht? Und dann sollte doch dieses Mitglied, was 1V2V-Schatzi oder was auch immer werden möchte, doch bitte auch die Wahrheit sagen, weil ansonsten ist sowieso keine Vertrauensgrundlage da. Und diese Datenschutzproblematik kann dann sehr schnell aktuell werden. Und da würde ich dann als Mitvorstand auch keine Scheu davor haben, dieses Mitvorstandsmitglied dann persönlich zur Rechenschaft zu ziehen, denn derartige Datenschutzverstöße können ganz schnell ganz teuer werden. Gut, was haben wir noch Schönes auf dem Programm, mit dem wir uns beschäftigen können? Oder sollen oder möchten? Seid mutig! Ihr könnt auch einen Antrag ganz scheiße finden. Da fallen mir mehrere ein, bei denen dieses zu treffen würde. Und euch hier dann die Bestätigung dazu holen. Oder was halten wir überhaupt davon, dass es, ich glaube, mittlerweile drei Präambeln gibt, die in weiten Fällen Ähnliches aussagen und wo offensichtlich die Antragsteller es nicht zusammenbekommen, daraus eine gemeinsame zu machen, wobei eine Präambel meiner Meinung nach sowieso nichts ist, was einfach so beschlossen werden kann, sondern die setzt sich aus dem zusammen, was dann der Inhalt des Programms ist, den die Präambel ja widerspiegeln soll. So, da ich einer der Präambelleute bin. Ja, deshalb habe ich das gesagt. Das war mir glatt klar. Liegt aber daran, dass man auch teilweise gar nicht wusste, dass andere noch eine Präambel gerade auch gleichzeitig zimmern. Also meine Präambel, wo ich Mitarbeiter beteiligt dran bin, das ist, wenn ich das richtig weiß, der WP Ratazom 030. Und zwar geht es hier darum, dass man eben mal geguckt hat, was gibt es eigentlich als nachhaltig als Agenda bei den Vereinten Nationen, die auch von Deutschland ratifiziert worden sind. Wir haben das also recht passend gefunden, haben es dann also auch entsprechend zusammengefasst, weil wir gesagt haben, das passt einfach komplett auf uns. Die Vereinten Nationen haben eigentlich das geschrieben, was die Piraten die ganze Zeit wollen, und haben gesagt, das ist eine super Einleitung dafür, um eigentlich mal unser Parteiprogramm, unser Grundsatzprogramm mit einer schönen Einleitung zu versehen. Die anderen, ich sag mal, die lesen sich teilweise ein bisschen anders. Kann man sich darüber streiten, ob man sie zusammenfassen muss, aber auch wir waren überrascht, dass da noch mehrere da waren. Gut, das erklärt es. Aber nun sag mir doch mal, der letzte Absatz, der sagt, dieses Wahlprogramm enthält konkrete Vorschläge zur Umsetzung der Nachhaltigkeitsagenda 2030. Diese Agenda soll umfassend und nachhaltig umgesetzt werden, da nur eine klare Orientierung auf Nachhaltigkeit in allen Belangen zukunftsfähig ist. Aber müsste gerade der erste Satz dieses Absatzes nicht darauf hindeuten, dass das gesamte Programm sich eigentlich nur um das Thema Nachhaltigkeit und Agenda 2030 dann dreht? Das kann man so rauslesen, das haben wir so nicht rausgelesen. Also eine Präambel ist für mich immer etwas, das umfasst das Programm. Und ja, das hat sehr viele Elemente, die konkret dem Punkt Nachhaltigkeit zuzuordnen sind, insbesondere wenn auch so der eine oder andere Beschluss dann tatsächlich gefasst werden sollte. Also ich erinnere daran, dass es ja einen gibt, der sagt, dass der Begriff der Nachhaltigkeit ins Grundgesetz einfließen soll als Staatsziel. Und ja, damit sind wir natürlich eine Partei, die die Nachhaltigkeit vertritt, aber doch leider nicht so, leider im Sinne von eben nicht so dargestellt wie hier, eben, dass das unser, ja, Markenkern ist, ist sicherlich einer von verschiedenen Markenkernen, aber wo taucht jetzt hier das auf, was eigentlich diese Partei auch mit ausmacht? Wo sind die Aspekte des Datenschutzes, der informationellen Selbstbestimmung, wo ist die Freiheit des Einzelnen? Also das sind Elemente, die meiner Meinung nach sich auch in einer Präambel widerspiegeln sollten. Und so schön wie dieser Text hier ist, er trifft es einfach nicht. Ja, ich nehme deine Meinung zur Kenntnis. Ja, ich habe sowieso beschlossen, ich werde alle drei Präambeln ablehnen, weil eben keine diese Maßgabe erfüllt. Und das kann sie schlichtweg auch nicht, weil ja kein Mensch weiß, was tatsächlich in diesem Programm drinsteht. Ja, deswegen haben wir es ja versucht, hier so ein bisschen salomonisch zu schreiben, weil was schreibst du im Vornherein, wenn du gar nicht weißt, was hinterher rauskommt, dann versuchst du eben salomonisch irgendwas zu finden. Na gut, haben wir das auch behandelt? Können wir einen Haken dran machen? Kurze Wortmeldung. Bitte. Kleine Information, da es ja jetzt mehrere TO-Vorschläge gibt, ne? Thomas, für die hier Anwesenden, die vielleicht auch welche drin haben oder darüber nachdenken, darauf achte, dass in den TO-Vorschlägen wirklich alle von der Antragskommission als gültig angesehene Anträge da drin beinhaltet sind, sonst muss die Versammlungsleitung diesen TO-Vorschlag ablehnen und lässt ihn nicht zur Abstimmung zu. Na, nur das als Information. Da ist die Frage jetzt, du hattest doch zwei, wenn du das richtig sehe, ist das einmal dieser WP90 und noch einer noch gefunden, die ich nicht in das Pad eintragen hatte. Wo kommen die her? Ja, die stehen im Wiki drin. Die sind offensichtlich, warum auch immer, nicht übertragen worden oder sind gegebenenfalls bei der Radau-Aktion gestern irgendwie zurück oder rausgefallen. Ich kann es mir nicht erklären. Und wenn du das so erstellt hast wie ich, dann die Grundsatz- und Satzungsänderungsanträge heute eingestellt habe, dann wirst du wahrscheinlich auch aus dem Wiki heraus quasi die Eingangsseite der Wahlprogrammseite einmal copy-pastet haben und damit müsste eigentlich alles drinstehen. Und von daher kann ich nicht nachvollziehen, weshalb die nicht dabei waren. Warum ist mir das aufgefallen? weil diese beiden eben Sachen beinhalten, wo sich tatsächlich Menschen Gedanken gemacht haben, was ist am aktuellen Programm nicht mehr aktuell und sollte entsprechend geändert werden. Und die lagen halt dann in meinem TU-Vorschlag im den ersten Block, der eben all diese Anträge zusammenbringt, die reine Ersatz- oder Ergänzungs- oder Reparaturanträge oder Ähnliches sind. Gut, das nur so als Hinweis an die, die noch drüber nachdenken, TO zu machen. Und dann habe ich gerade mit Michael noch gesprochen, also ich, weil ich da Mitantragsteller bin, den WP36 könnte ich hier vertreten, wenn ihr es irgendwann noch behandeln wollt. Ja gut, also wir haben ja über alles Mögliche so heute geredet. Wer was vorstellen möchte, der stellt halt bitte vor. Klaus, du hast das Wort. Also wie gesagt, das ist in PET-Zeile 144. Innere Sicherheit von Michael Web, Michael Ebner, eigentlich eingereicht mich als Miteinreicher. Ist ein ziemlich umfangreiches. Ich würde es nicht komplett vorlesen wollen, aber wenn Fragen dazu sind, natürlich gerne beantworten. Es zielt hier hauptsächlich eben auf Justiz und solche Sachen ab. Sagst du nochmal gerade die Nummer? Sind da irgendwas falsch? WP063, innere Sicherheit. Ich habe da 36 draus gemacht, dann kann ich natürlich auch nicht finden. Ja. Ja, gucken wir uns das Ganze an. Also ich kann es auch gerne vorlesen, wenn das gewünscht ist, aber es ist wirklich sehr viel. Es ist aber nicht der Antrag mit 46 Modulen. Gut, also es geht im Prinzip darum, der erste Absatz ist mehr oder weniger eine Einleitung, wenn ich das richtig sehe. Richtig. Der zweite Absatz ist eine etwas erweiterte Einleitung und sagt, dass Prävention vor Verfolgung eigentlich sein muss, denn Verbrechen zu verhindern, das ist immer besser als Verbrechen aufzuklären. Das ist ja auch eigentlich unsere Grundhaltung. Kameras schützen nicht vor Verbrechen, die klettern nicht runter. Und von daher dürfte das von der Überschrift her eigentlich auch keine Probleme machen. Auch wird da dann ja auf, ich weiß nicht, ob es jetzt in dem Absatz ist, aber irgendwo habe ich auch diese Predictive Policing gesehen. War das jetzt hier drin oder war das ein anderer Antrag? Nein, das ist hier auch drin. Das kommt aber gar weiter runter. Ne? Ah ja. Ja, also das ist ja auch so eine vorausschauende Polizeiarbeit, die ja aufgrund von Wahrscheinlichkeitsanalysen mehr oder weniger sagt, da fahren wir jetzt mal verstärkt Streife und kontrollieren jeden, der uns in irgendeiner Form verdächtig vorkommt, denn dort wird vielleicht der nächste Einbruch passieren oder da ist es relativ häufig. Also da wird dann letztendlich auch wieder dafür gesorgt, dass Unschuldige in irgendwelche Netze geraten. Vorratsdatenspeicherung brauchen wir gar nicht drüber zu sprechen. Das alles sind halt Sachen, die nichts bringen, um Kriminalität zu verhindern, sondern bestenfalls sie aufzuklären. Und das kann nicht unser Ziel sein, sondern wir wollen halt verhindern. Wenn man das in irgendeiner Form, und sei es dann diese hier, wenn das wirklich sehr ausführlich ist und sehr viele Bereiche umfasst, die ja auch teilweise dann in andere Gebiete reinragen, das Thema Prävention durch eine andere Sucht- und Drogenpolitik. Da wird es dann sicherlich Redundanzen im Programm geben. Aber vielleicht ist es auch gar nicht so verkehrt, wenn es dazu kommt, Ich weiß nicht, ist der in irgendeiner Form konkurrierend eingetragen, weil es halt solche Doppelungen gibt? Nein, der ist nicht konkurrierend eingetragen. Wo man vielleicht auch nur darauf hinweisen sollte, ist der letzte Absatz des Antrages. Und zwar eine komplette Strafrechtsreform. Ich hätte sonst noch eine Frage. Ja. Ihr habt, oder was waren Passagen in dem Antrag, die über die ihr euch vielleicht besonders gestritten habt, wo ihr irgendwie euch geeinigt habt, weil da einfach mehrere Meinungen oder Ansichten zusammenkommen? Oder wart ihr relativ schlüssig? Das war eigentlich relativ schlüssig, weil, wie gesagt, in den Antrag sind wir dann gerade in Bezug auf Drogen- und Suchtpolitik, sieht man an der ganzen Mitantragsteller, dass da einige drunter sind, die aus der unterschiedlichsten Bereiche kommen. Und deshalb ist das also ein bisschen aufgeteilt worden. Okay, danke. Ja, die einzige Frage, die ich jetzt noch habe, wie verhält sich der Inhalt dieses Antrags zu bestehenden Inhalten? Also beispielsweise der letzte Satz, der weist explizit auf die doch bitte nicht mehr Strafbarkeit von Containern hin. Die haben wir im Programm ja schon drinstehen, zusammen mit der Jagd auf Schwarzfahrer. Sprich, also würde das quasi alles überschreiben, was wir aus dem Bereich schon haben? Würde es Teile ersetzen oder wie ist das Ganze zu behandeln rein formalrechtlich? Naja, also dieser ganze Antrag, beziehungsweise wenn er angenommen wird, der würde zwar redundant zu schaffen, richtig, ne? Aber das hier zum Beispiel das Containering im letzten Absatz ist ja nur als Beispiel genannt. Also es soll den Auftrag geben, eben das gesamte Strafgesetzbuch in Bezug auf solche Dinge komplett zu durchforsten. Ne? Weil es da ja wirklich Dinge gibt, die da einfach nicht mehr reingehören, wie man jetzt ja gelernt hat, gerade im Bundestag in Bezug auf verurteilte Transsexuelle und Schwule und solche Sachen. Ne? Dass eben teilweise auch das Strafgesetzbuch Dinger drin haben kann, die einfach nicht mehr zeitgemäß sind. Und das ist eigentlich das komplette, eigentlich der Auftrag, das mal wirklich von Grund auf zu überarbeiten. Ja, also ich kann, glaube ich, mit dem leben, was da drin steht. Ich habe ja morgen 2 Stunden Zeit, mir das alles ganz genau anzugucken. Ja, gibt es sonst noch irgendwelche Fragen zu diesem Punkt? Das scheint mir nicht der Fall. Der nächste bitte. Sibolino, hast du irgendwas? Tja, wenn keiner mehr Fragen hat, wie wollen wir weitermachen? Also, ich weiß nicht, ob ich vorher hörbar war. Habt ihr die WP94 schon angeschaut? Nein, der WP94 ist hier auch, glaube ich, gar nicht drin. Augenblick, dass wir gucken. Doch, der ist drin. Na, dann machen wir das mal gerade. Weil der. Ja, gut, machen wir das einfach. Sorry fürs Reinspringen. Das heißt, ne? Ja, ja, alles gut. Möchtest du uns dazu was erzählen? Genau, also das ist ein Antrag, der in Zusammenarbeit mit E-Gaming-Vereinen entstanden ist. Wo wir mit denen diskutiert haben, was deren Wünsche eigentlich so sind. Insbesondere ist dann natürlich die Gemeinnützigkeit immer wieder ein Thema nach 52 Abgabenordnung, die eben das den normalen Sportvereinen in Anführungsstrichen gleichstellt. Ich habe jetzt aus der Antragsbegründung ein paar paar Texte einfach mal zusammengetragen, die in der Vergangenheit schon Thema war. Und Ziel war jetzt einfach, einen Antrag zu formulieren, der nicht die Game-Hersteller in den Mittelpunkt stellt, sondern eben gerade aus der Gaming-Ecke selber kommt. Also nicht die Industrie, sondern die Nutzer, die Sporthelden, nicht die Funktionäre in Anführungsstrichen. Was bei uns immer Thema war, also was jetzt eben, ich finde, die Anträge zeichnen sich immer da aus, wo die kritischen Punkte sind, ist die Frage gewesen, nehmen wir das Wort Killerspiele mit auf als Text in den Antrag oder damit das Programm oder nicht. Und in dem Fall haben wir es drin gelassen, um ganz klar die Reibung und die Auseinandersetzung in der Gesellschaft eben nochmal zu provozieren oder zu betonen, im Wissen, dass wir dann ja, also wir wissen um den Diskurs und um die Ansicht darauf. Ich meine, wir haben unsere Meinung dazu und wir stellen uns dem und wollen es eben auch klären mit einer sachlichen Auseinandersetzung. Du weißt ja auch, dass es den 69 gibt mit E-Sport ist Sport und der sich beispielsweise dann auch mit der steuerrechtlichen Anerkennung von E-Sport als Sport beschäftigt. Und das ist, wenn ich das richtig sehe, auch ein Teil, wenn auch etwas anders formuliert. Ihr bezieht euch dann auf die Abgabenordnung, was dann meiner Meinung nach eine Antragskonkurrenz ist. Siehst du das auch so? Das würde ich auch so sehen. Wir sind ein bisschen umfangreicher im Text und noch präziser, um eben klarzustellen, was quasi wir eigentlich meinen, was gemeinnütziger Zweck bedeutet, wo das entsprechend geregelt ist und über welchen Weg diese Gleichstellung auch erreicht werden würde. Also Gleichstellung jetzt nicht im Beispiel im Sinne von genauso viel Zeit wie im Schulunterricht in der Schule jetzt für Volleyball eingerichtet wird, soll jetzt auch für Counter-Strike eingerichtet werden, in Anführungsstrichen, sondern eben was die Gleichstellung bedeutet, wie wir eine gesellschaftliche Gleichstellung eben auch verstehen und auf welchem Level. Also und ansonsten genau dies mit die Einbettung in Trainer und Medienpädagogen, das Kompetenzzentrum. Also da haben sich halt die E-Sport-Vereine auch entsprechend Gedanken zugemacht. Die kam mit einer 10-Punkte-Liste. Die fanden wir nicht, also an sich ja gut, aber eben um es im Wahlprogramm unterzubringen, fanden wir das prosaischer und als Fließtext passender. Meinst du, die hätten auch Spaß daran, wenn das, was im 69 drin steht und eben nicht bei euch vorhanden ist, wie beispielsweise der letzte Satz, des Weiteren wird die Gründung eines Bundes-E-Sportverbandes vom Bund unterstützt, um Jugendkultur zu organisieren und den Beitritt in den Deutschen Sportbund zu bereiten, dann auch noch Teil eures Antrages würde? Also du meinst, dass man den unseren Antrag um diesen Satz ergänzt oder inwieweit es da Differenzen gäbe? Ja, also letztendlich läuft es darauf hinaus, dass ihr euch mal mit Roni in Verbindung setzt und guckt, wie kann man das Ganze zusammenbringen. Denn nicht alles in seinem kurzen Antrag findet sich dann auch in eurem langen Antrag wieder, aber es hört sich zumindest gut an und würde ja nichts kaputt machen, wenn man dann diese Abschnitte bei euch mit reinpackt. Das wäre sicherlich auch antragstechnisch möglich. Letztendlich würde es wahrscheinlich eher bedeuten, dass aus Gronis Text dann entsprechende Passagen, die doppelt wären, rausgestrichen würden oder wie auch immer. Das muss dann die Versammlungsleitung entscheiden, wie das Ganze zu handeln ist. Aber ich fände das schon gut, wenn wir halt auch diese Inhalte letztendlich haben, die noch dazu könnten. Ich lege das mal nebeneinander und schaue, wo die Differenzen genau liegen. Weil die Vereinsbildung und ähnliches, das ist eben wichtig herzustellen, dass es oder den Verband, lass mal kurz drüber flippen, mit dem, dass es nichts der Unternehmen ist. Ja, gut, also wie gesagt, war nur so ein Hinweis gedacht und wenn ihr da was Schönes draus macht, freut es mich. Ja. Zumal ich ja gerade, du bist doch bei mir bei den Waldrüstern angemeldet, ja vorhin nochmal rumgeschickt habe, dass wir da so, wenn auch erst zum 30.07. abzugeben, einen Waldrüstern haben, der in diese Richtung geht. Das war, wohin hast du es geschickt? Die Adresse, die du mir irgendwann mal gegeben hast, beziehungsweise mit der du dich bei den Wahlprüfsteinen angemeldet hast. Okay, und das war vorher, dann checke ich das mal. Habe ich noch nicht gesehen. Ich bin auch gerade erst nach Hause gekommen. Ja, alles gut, alles gut. Okay, dann haben wir auch diesen Antrag uns mal angeguckt. Die können wir also beide mal entsprechend kursiv machen und entdicken. Gut, was haben wir noch Schönes? Darf ich was fragen dazu? Bitte. Ich weiß jetzt nicht, bin auch ja gerade erst reingesprungen, wie hier das Prozedere ist. Wollte zu diesen beiden Anträgen gerade noch was sagen, wenn es geht. Oder geht das hier nur um die Vorstellung des Antragstellers? Nee, also es geht schon darum, auch Hinweise zu geben, beispielsweise, wie es besser gemacht werden könnte oder ja, also wenn du was zu 64, zu 69 und zu 94 sagen möchtest, feel free. Genau, ich würde gerne was zu beiden sagen, beziehungsweise dafür werben, beide zusammenzubringen. Ich finde den von Ronny insofern gelungen, weil er relativ klar und einfach verständlich und kurz rüberbringt, was Sache ist und was wir wollen. Ich glaube, in dem anderen hier von Simolino, da steckt das Gleiche drin, nur umfangreicher geschildert und teilweise ein bisschen komplizierter ausgedrückt. Das heißt, das kann auch detaillierter in Teilen, auf jeden Fall. Aber ich habe nichts gefunden jetzt, was sich da konkret widerspricht. Also im Prinzip kann ich mir sehr gut vorstellen, dass der Text von Ronny so quasi die plakative Aussage ist und für mehr Detail, wenn man darüber spricht, wie die genaueren Vorstellungen sind, ist dann halt der 94er-Text da. Also Plädoyer, wie gesagt, dass die beiden irgendwie zusammenfinden. Ja, das mit dem Zusammenbringen, das war ja eben auch schon quasi mein Ansatz. Beides reinzubringen, quasi nebeneinander und nicht konkurrierend, sehe ich ein bisschen kompliziert. Also wir machen ja nun mal ein Wahlprogramm und wir haben auf Bundesebene die dämliche Vorgabe, dass wir nicht einfach so, wenn wir dann im Nachhinein irgendwie feststellen, dass etwas zu Redundanzen führt, da was rausnehmen können. Und wir haben auch nicht die glückliche Situation, dass wir zu allen Inhalten einmal eine kurze Darstellung und einmal eine etwas umfangreichere Darstellung haben werden, sodass das dann nachher für die Lesbarkeit eines Wahlprogramms doch relativ schwierig wird, aus dem, was dann auf quasi unterschiedlichen Ebenen dargestellt wurde und dann auch noch das Gleiche eigentlich darstellt, wirklich vermitteln zu können. Also entweder die beiden Anträge wirklich zusammenfassen und das rausnehmen, was doppelt ist, oder letztendlich sich für einen von beiden entscheiden. Das wäre meine Vorgehensweise. Die Antragskommission sieht offenbar keine Gefahr einer Antragskonkurrenz. Vielleicht beschließen wir sie auch einfach beide. Dann müssen sich im Anschluss die Leute, die dieses Programm lesbar machen sollen, damit beschäftigen, wie sie damit umgehen. Aber einfacher wird es dadurch sicherlich nicht. Ja, wir hatten ja den schönen NRW-Antrag zum Bearbeiten während der Versammlung. Ich glaube, der kommt nochmal. Aber nee, den haben wir. Wir haben die Lex Marsching. Und nur wenn man dafür ist dann so eine Veranstaltung hier heute auch da, dafür werben kann, dass sich die jeweiligen Antragsteller im Vorfeld zusammensetzen und gucken, wie schafft man es, möglichst beide Anträge dann durchzubringen und da etwas draus zu machen, was ja dann auch leicht abstimmbar ist, dann kostet uns das halt weniger Zeit auf dem Parteitag. Und wir werden in ein enormes Zeitproblem hineinlaufen, egal welche Tagesordnung wir letztendlich beschließen. Dann wäre das hier mein klares Plädoyer an beide Antragsteller, zu versuchen, das im Vorfeld zusammenzubringen. Ich glaube, das ist dann auf jeden Fall ein Gewinnerthema und geht ruckzuck durch. Wir brauchen was zum Thema E-Sport. Ja, weil wir nämlich herzlich wenig zum Thema E-Sport tatsächlich im Programm haben. Und ich denke mal, Sebolino hat mitbekommen, um was es geht. Gut, was machen wir jetzt? Ja, ich bin zwar noch dabei, mich zu orientieren, aber ich habe auch, ich glaube, drei Anträge da, die könnte ich vorstellen, wenn ich noch ein paar Minuten Zeit bekomme zum Vorbereiten. Ja, gerne. Dann hole ich mir inzwischen mal wieder eine kleine Stärkung und wir treffen uns in 5 Minuten wieder. Reicht dir das? Klar. Okay, es geht weiter. 6 Minuten, 21.40 Uhr. So, wenn ich soll, dann kann ich versuchen. Verdammt, ich bin zu spät. Schieß los. Jo, okay. Ich habe schon in den Channel reingeschrieben, also WP 81, 88, 91 und 84. Ich würde jetzt einfach mit 81 anfangen. Feel free. Okay, da geht es um den Bundesnachrichtendienst, grundreformieren. Ich gehe mal davon aus, dass inzwischen auch viele gelesen haben, ganz kurz zur Historie, BND-Reformgesetz Ende letzten Jahres, Anfang dieses Jahres, ist sicherlich noch viel bekannt. Problem bei diesem Gesetz, es gibt Verfassungsklagen dagegen, es wird hoffentlich irgendwann festgestellt werden, dass große Teile verfassungswidrig sind. Es ist durch diese Gesetzesreform sind halt die Kontrollrechte des Parlaments eigentlich eingeschränkt worden, weil es ist jetzt ein Mensch, wird auserkoren, ich weiß gar nicht, ob er schon benannt ist, also der praktisch die Kommunikation mit dem BND dann übernehmen soll im Auftrag des Ausschusses des Bundestags, der eigentlich dazu da ist, die Nachrichtendienste zu überprüfen. Der wird durch die Mehrheit der Mitglieder im Ausschuss beauftragt, also die Dinge, die er tun soll, brauchen immer eine Mehrheit. Das heißt, die Opposition ist völlig abhängig, beziehungsweise kann sich nicht, kann selber keine Kontrollrechte ausüben. Und das ist ein ganz zentraler Vorschlag in diesem Antrag, nämlich, dass die Opposition Betretungsrechte hat und Kontrollrechte hat, völlig unabhängig von der Entscheidung, ob der Ausschuss halt mit einer Mehrheit entscheidet, irgendwas zu tun. Also die Opposition kann selber aktiv werden. Das ist eigentlich das zentrale Ding. Und grundsätzlich mit diesem Wahlprogrammantrag überhaupt halt diese unsägliche Geschichte der BND-Reform im Wahlkampf auch zu thematisieren. Ich weiß, dass wir die Mehrheit im Bundestag natürlich kriegen werden, dass wir das auch nicht müssen. Ich liebe grenzenlose Optimisten. Sonst wäre ich, glaube ich, selber nicht in dieser Partei. Aber ist dir bekannt? Also du bist ja nun auch schon ein bisschen länger in dem Verein, wenn ich mich nicht täusche. Und es gibt ja nicht wenige Stimmen, die sagen, ach kommt Leute, sowas wie Nachrichtendienst, MAD, Verfassungsschutz etc. pp. Ist doch eigentlich am besten, wenn wir das gar nicht mehr hätten. Denn je weniger, wenn es die nicht gibt, dann kann es auch keine entsprechenden Grundrechtsverletzungen geben. Und warum ist das eigentlich nicht unsere Forderung? Ich würde das jetzt nicht verwechseln mit dem Verfassungsschutz. Das ist etwas, wo man klar für eine Abschaffung sein kann, auch jetzt schon. In diesem Weltzustand, dem wir uns befinden. Auch schon vor 10 Jahren, beziehungsweise vor 8 Jahren war es, als ich eingetreten bin. Das ist schon ein bisschen weltfremd. Natürlich wäre es toll, wenn man keine Geheimdienste braucht. Es wäre auch toll, wenn man überhaupt kein Geld braucht. Und viele Dinge wären toll. Aber auch wenn eine Partei natürlich Visionen haben muss, finde ich, ist das jetzt ein bisschen zu weitgehend. Jetzt hier komplette Abschaffung aller Geheimdienste in den Vordergrund zu stellen. Wie gesagt, prinzipiell durchaus dafür. Aber hier ist jetzt mal ein Schritt. Hier braucht es vor allen Dingen Transparenz und Kontrolle. Damit sind allerdings viele Dinge diesem Dienst dann auch nicht mehr möglich, wie er heute macht. Also insofern ist das schon ein großer Schritt hin zu einer sehr starken Veränderung der Tätigkeit des Geheimdienstes. Oder ja, dieses hier konkret. Aber jetzt pauschal komplette Abschaffung. Ich glaube nicht, dass das eine Forderung ist, mit der man irgendwie gewinnen kann. Na gut. Ich wollte auch nur so ein bisschen Advokat des Teufels spielen. Im Prinzip kann ich auch mit diesem Antrag ganz gut leben. Und wichtig ist, dass wir überhaupt eine Aussage in diese Richtung im Programm haben. Also meine Unterstützung HDR. Gibt es ansonsten Fragen aus dem Publikum? Dann hast du das nächste Spielfeld. Das müsste dann jetzt, glaube ich, der 88 sein. Genau, das ist WP 88, der Polizeibeauftragte des Bundestages. Das ist etwas, das haben wir auch in Landtagen schon mal gespielt und ich bin mir jetzt gar nicht sicher, bei der letzten Wahl im Bundestag, glaube ich, auch schon, aber ich weiß es tatsächlich nicht genau jetzt gerade. Ja, das ist eigentlich fast selbsterklärendes. Nee, eigentlich, wir hatten das in den Landtagen, weil die Polizei ist eigentlich die Aufgabe des Landtages. Insofern, oder das der Bundesländer, mit der Ausnahme der Bundespolizei. Und dafür ist dieser Antrag hier, dass auch die Bundespolizei einen Polizeibeauftragten bekommt. Hintergrund, wer Beauftragte hat wahrscheinlich jeder eine Idee, was der für eine Funktion hat. Er soll nämlich praktisch eine Schnittstelle sein, also der Polizeibeauftragte, zwischen der Bevölkerung, den Menschen und der Polizei. Er soll aber genauso innerhalb der Polizei Ansprechpartner sein für Beamte, die, ja, ich sag jetzt mal, Dinge zu melden haben, die feststellen, dass irgendwas nicht in Ordnung ist im eigenen Apparat. Da gibt es zwar heute bei den Polizeien auch jeweils extra Kollegen, die dafür abgestellt sind, Ansprechpartner zu sein, aber das funktioniert nicht so richtig, die natürlich auch innerhalb immer wieder in die Organisation eingebunden sind der Polizei und kein Beamter geht so einfach als ja zu einem Kollegen. Der Werbeauftragte, Quatsch, Polizeibeauftragte wäre unabhängig außerhalb des Apparats der Polizei, nämlich er sollte angegliedert sein an den Bundestag. Das heißt also auch die Unabhängigkeit des Parlaments würde unter dem Schutz würde er stehen. Und soll halt, das Bindeglied, auch, wie gesagt, auch Ansprechpartner für den Bürger. Wenn der Bürger halt Probleme hat mit der Polizei, soll der Polizeibeauftragte der Ansprechpartner sein, mit eigenen Ermittlungsbefugnissen möglicherweise. Das wäre dann alles ein Detail. Da ist in den Ländern schon viel drüber gesprochen worden. Es gibt unterschiedliche Bundesländer, die das haben, Schleswig-Holstein, Rheinland-Pfalz, manche haben Ombudsleute, die Namen sind unterschiedlich, aber überall wird eigentlich immer mehr über so eine Position gesprochen, dass die wichtig ist. Jeder kennt die Probleme mit der Polizei und wie schnell man sich da in den Haaren ist. Und da ist ein unabhängiger Mittler in der Mitte immer ganz gut. Und unserer Meinung nach ist er am besten halt am Parlament angedockt, bald im Bundestag. Das ist unser Vorschlag für die Wahl. Gut, ich bin direkt reingesprungen, wenn ich darf. Aber klar. So, erstmal herzlichen Dank für den Antrag, weil ich finde den Antrag per se erstmal richtig gut, weil ich habe genauso wie andere schon unterstützt, auch in den Ländern, dass eine entsprechende Beauftragung stattfindet, weil wir brauchen da eine Kontrollinstanz, die auch mal Sachen sagen darf, die woanders nicht gesagt werden dürfen. Also insofern finde ich das schon mal gut. Ich habe jetzt natürlich jetzt ein einziges kleines Problem, das besteht jetzt aber nur ein kleines Verständnisproblem, weil ich habe es versucht rauszulesen, ich habe es jetzt nicht hingekriegt, steht zwar drin Polizei des Bundes, aber die Frage ist, wir haben ja zwei Polizeien, die zumindest mit dem Bund auf jeden Fall unterwegs sind. Das ist einmal, was unten auch in der Begründung drin steht, die sogenannte Bundespolizei, früher Bundesgrenzschutz. Und wir haben ja auch noch die Polizei des Bundestages. Da wäre die Frage, ob dieser Beauftragte dann auch zuständig wäre für die Polizei des Bundestages. Das wäre für mich eigentlich nur eine Konkretisierungsfrage. Das ist tatsächlich nicht da reingeschrieben. Ich würde aber mal davon ausgehen, dass wir im Gesetzgebungsverfahren, wenn wir dann da mal angekommen sind, das da sicherlich auch integrieren könnten. Frage, würdest du auf dem Parteitag zur Not das konkretisiert kriegen? Ich müsste mich tatsächlich erstmal konkret schlau machen, die Aufgaben der Polizei des Bundestages mir angucken. Ja, das müsste ich tatsächlich machen. Ja, und Bastian hat bestimmt auch eine Meinung dazu, weil die Polizei des Bundestages ist eine gesonderte Polizei, die schwierig zu handeln ist. Eben deswegen, schönen guten Abend, eben deswegen wäre ich nicht dafür, das in einen Topf zu werfen. Da kann das Parlament ja selber aktiv werden, weil das ist tatsächlich ein Problem der Gewaltenteilung. Deswegen gibt es nicht überhaupt die Bundestagspolizei und zurück ausgesprochen ausnehmen. Würde ich auch, wenn jetzt die Frage gestellt wurde, sagen, nein, das soll gerne auch sozusagen kopiert werden für die Bundestagspolizei, aber das müsste dann eine andere Person sein. Ich muss aber dazu auch sagen, dass wir noch nicht irgendwelche Beschwerden, Klagen, Probleme der Polizei des Bundestages bekannt geworden sind. Ich müsste auch gerne mal, da wir im Landtag hier, da ist hat die Präsidentin zwar die Polizeigewalt, wir haben aber keine eigene Polizei des Landtags. Insofern würde mich mal interessieren, weiß ich tatsächlich nicht, wie groß ist die Polizei des Bundestages, wie viel Mann sind das denn da drauf? Oh, das ist eine ganz relativ ordentliche Truppe, ist aber aus der Erkenntnis der Weimarer Republik entstanden, der Gedanke, das so zu ordnen, und kann man aber andersweitig mal vertiefen. Ich würde es halt bloß wirklich weiter dann auch trennen wollen, weil es hat einen guten Grund, dass es eine Bundestagspolizei gibt, die keiner anderen Ordnungsbehörde untersteht, nur der Aufsicht des Bundestagspräsidenten. Und das sollte bitte schon auch so bleiben. Und da gibt es natürlich auch Vorfälle, haben wir mehrere schon gelesen. Da würde ich dann tatsächlich einen eigenen Ombudsmann bereitstellen, weil das Thema, was du jetzt hier hast, Frank, ist ja viel, viel weitergehender als die Probleme innerhalb des Bundestags. Genau, und du hast auch eben gesagt, das Thema Gewaltenteilung ist natürlich da ein total wichtiger Punkt. Der Beauftragte soll ja gerade im Bundestag angedockt sein, um die Unabhängigkeit von der Exekutive, von der Bundespolizei halt zu haben. Insofern müsste man das für die Polizei des Bundestages tatsächlich anders lösen, könnte das auch gar nicht einfach in einem Gesetz zusammenbringen. Und da wäre am besten einfach zu sagen, das bleibt getrennt. Dafür braucht man einen neuen Antrag. Aber die Beschäftigten des BKA wären damit inkludiert. Ich gehe zu meinem Polizeibeauftragten. Das Bundeskriminalamt hat zwar hat Kriminalbeamte würde ich aber jetzt wieder separat haben. Warum? Hier geht es um Einsatzkräfte in erster Linie. Na gut, BKA-Beamte sitzen auch nicht nur am Schreibtisch und auch wenn sie am Schreibtisch sitzen, sind sie auch im Einsatz. Nee, Frank, das würde ich überhaupt nicht trennen wollen. Das sind Polizeibehörden des Bundes und die gehören da genauso rein wie auch andere. Wir können das auch aufs Zollkriminalamt ausdehnen, die haben ja auch Polizeibefugnisse. Das kann man dann im Feintuning machen, aber Hauptsache es gibt eine unabhängige Instanz. Da ist ja eben das schöne Beispiel des Wehrbeauftragten. Der hat auch übrigens was mit dem MAD zu tun. Das sollten wir so einfach lassen und das subsumieren, was nachher dann möglich ist drunter. Ich würde es nicht jetzt auf eine einzige Behörde oder Instanz ausdehnen wollen. Also ich würde mal einen Begriff geistig in den Raum schmeißen. Das würde ich mal subsumieren unter hoheitliche Befugnisse. Das haben, was Bastian gesagt hat, auch Zollbeamte zum Teilbereichen, auch BKA, auch Bundespolizei, bloß jeder eben für andere Zuständigkeiten. Ja, schließt sich überhaupt nicht aus. Also ich wollte jetzt den Antrag aber auch nicht in diese Richtung verkomplizieren. Ich denke mal, in dem Gesetzgebungsverfahren gibt es noch genügend Dinge, die da zu regeln sind. Konkret sollte hier eigentlich rauskommen, dass auch die Polizeibehörden, das steht aber ja auch drin, also sind schon, ist jetzt nicht nur die Bundespolizei, des Bundes einen eigenen Polizeibeauftragten kriegen, analog dem Prinzip, was wir in den Ländern schon haben. Oder teilweise. Ja, schön, dass wir mal drüber gesprochen haben. Machen wir einen Haken dran. Der nächste bitte. Wenn keine weiteren Fragen dazu sind oder Anmerkungen. 3, 2, 1. Nein. Und weiter geht's. Jo. Datensicherheit in den Sicherheitsbehörden stärken, BP 91. Da geht es darum, ja, Daten, das Öl der Zukunft und so weiter und so fort. Sicherheitsbehörden legen eine Datei nach der anderen an. De Maizière spricht immer von Töpfen verbinden, von allem Möglichen. Wir als Piraten haben so ansatzweise eine Vorstellung, was da gemacht wird und was da immer wieder gemeint ist. Also viele in der Gesetzgebung im Moment im Bundestag haben da überhaupt keine Vorstellung, können gerade mal E-Mail schreiben. Ein Riesenproblem gibt es auf der Seite der Aufsichtsbehörden, nämlich die Datenschutzbeauftragten, sowohl in den einzelnen Ministerien, wie aber vor allen Dingen die Bundesbeauftragte für den Datenschutz, hier in letzter Konsequenz für die Kontrolle und Überprüfung der Einhaltung des Datenschutzes zuständig sind. Die müssen auch mit der Technik mitwachsen und die haben ein großes Problem, weil das tun sie nämlich nicht. Weder von der Anzahl der Menschen, die da arbeiten, noch von den technischen Fähigkeiten. Und deswegen geht es darum, die Datenbanksysteme und die Strukturen, wie die angelegt werden, so auszustatten, dass praktisch automatisch Kontrolldaten anfallen für die Datenschutzbeauftragten beziehungsweise für die Bundesbeauftragte für den Datenschutz, dass die Zugriffe nachverfolgen kann, sich nicht in verschiedenste Systeme immer wieder einarbeiten muss, weil es kapazitätsmäßig gar nicht geht, sondern dass praktisch vom System her selber schon Kontrolldaten erzeugt werden, um die Überprüfbarkeit der Anwendung einfacher bzw. überhaupt erst möglich zu machen. Gut, Fragen, Anregungen? Ich finde es toll, wenn alle Anträge so leicht verständlich und annehmbar sind. Du hast weiterhin das Wort. Ja, wenn das wirklich leicht verständlich war gerade, dann freue ich mich. Erfahrungsgemäß wird es Fragen auf dem BPT geben. hatte mal ein anderes Problem. Ich finde den Antrag gerade nicht. Könnt ihr mir mal sagen, wo ihr in dem Pad seid? Ja, das war gerade Inneres und Rechts. Das war Zeile 147. Das ist, okay, das ist hier das, ihr habt das so komisch zusammengeschoben. WP 91, richtig? Richtig. Dankeschön. Dann hole ich mir mal den Link. Dann trinke ich mir gerade anschließend. Genau, nächster ist 84, ja. Ich kann ja gleich nochmal zurückspringen. Also 84, wenn ihr jetzt den vorliegen habt, da steht drüber Privatheitsschutz für smarte Geräte. Der Gedanke ist, ja, wir wissen alle, das ist alles, was smart ist, speichert Daten. Prinzipiell gibt es bei vielen Geräten ein Reset. Das sind aber dann zurück auf Werkseinstellungen, da ist dann irgendwie alles weg, was auch mitunter okay ist. Hier geht es aber um was anderes und die beste Erklärung, weil bisher steht jetzt hier auch in der Begründung drin, war eigentlich jetzt zum Beispiel der Mietwagen. Ein Carsharing-Wagen, wenn man so einen Wagen jetzt benutzt und dann spielt man ein bisschen am Navi rum, dann sieht man sofort, wo die Leute, die den vorher gehabt haben, rumgefahren sind, was sie gemacht haben. Ist eigentlich nicht okay. Hier müsste man eine einfache Möglichkeit haben, wie selbstverständlich, wenn man den Wagen abgibt, eine Art Löschbutton zu klicken, wo diese Sachen, die man durch seine Nutzung eingegeben hat, halt wieder verschwinden. Das bedeutet nicht zum Beispiel die Sachen, die jetzt abrechnungsrelevant sind für das Mietwagenunternehmen. Also ein Master Reset ist was anderes. Das ist heutzutage leichter. Diesen Privatheitsreset, den gibt es halt noch nicht. Und sowas halt einzuführen bzw. obligatorisch zu machen für smarte Geräte, das ist hier das Ziel, dass also die Nutzungsdaten, die nicht für den Prozess, zum Beispiel beim Mietwagen, für die Abrechnung wichtig sind, aber alles andere, dass das gelöscht wird. Das ist hier das Ziel, um auch die Wichtigkeit von Privatheitsschutz eigentlich deutlich zu machen und mit der Industrie mal zu diskutieren. Ich denke, das ist grundsätzlich auch ein positives Feature, ein Verkaufsfeature, wenn man sowas mal einführt. Ja, aber ist das nicht eigentlich schon, steht es nicht eigentlich schon im Gesetz? Es wird natürlich auch durchgesetzt. Also, weil ich müsste ja als, also sehr gutes Beispiel hier gerade mit dem Carsharing-Gedöns, ich müsste ja tatsächlich irgendwo die Einwilligung erklären, dass diese Sachen darauf gespeichert werden und verarbeitet werden können, nicht? Sondern sonst sind sie ja ohnehin unverzüglich zu löschen. Das heißt, es ist eigentlich die Verpflichtung des Carsharing-Betreibers, des Fitnessstudios-Betreibers, genau das zu tun. Was sehr wichtig wäre, ist die Sensibilisierung, also dass das so gemacht wird. Kontrolliert ja keiner. Ich meine, du hast die Daten selber eingegeben. Aber das heißt, sie selber das aber nicht zugestimmt, dass sie verwertet werden dürfen. Es gibt doch keine, wo ist denn da die Zweckbindung erfüllt? Also das mag sein, dass du sie eingegeben hast, hast du aber nicht eingegeben, damit sie irgendwelche anderen Leute lesen können. Das sind deine Daten, die du in dem Moment für einen Zweck gebraucht hast, für deinen Zweck, aber nicht für den Zweck des Fahrzeuges oder des Vermieters. Dafür wählen, also ich meine, auf diesen Prozess wäre ich gespannt, wie man da argumentiert, wenn man sie selber eingegeben hat und dann verlangt vom Vermieter, dass sie gelöscht werden. Aber egal, ich glaube, wir denken beide in die gleiche Richtung. Absolut. Sensibilisierung und darüber zu reden und überhaupt die Idee eines solchen Features in die Diskussion zu bringen. Darum geht es hier nämlich genau. Bin sehr gut, danke. Ja, weitere Fragen, Wünsche, Anregungen? Das ist nicht der Fall. Ich glaube, du hattest noch was. Ja, hatte ich. Ich dachte jetzt diese vier. Ich kann mich auch täuschen. Ich habe mir die Nummern vorhin nicht in irgendeiner Form notiert. Es waren 1, 2, 3, ich komme auf 3. 81, 88, 91, habe ich jetzt einen verpasst? 84, den wir gerade hatten. 84, okay. 84, warum steht der hier noch wo drin? Der ist bei Umwelt- und Verbraucherschutz. Ja, aber ich müsste ihn ja eigentlich über meine Suchfunktion finden. Umwelt- und Verbraucherschutz. G-I-I-A-P und ab da Umwelt- und Verbraucherschutz. 84? Jo. Oh, das ist auch einer, der den Weg hier nicht reingeschafft hat. Okay, ich werde ihn hierhin übertragen. Gut, was wollen wir denn noch Schönes nehmen? Gibt es nichts mehr, was ganz wichtig zu behandeln ist? Alles ist klar, keiner hat mehr Diskussionsbedarf. Also ich hätte noch eine inhaltliche Frage. Nicht inhaltlich, um Verfahrensfrage. Und zwar zu dem Antrag WP095, das isländische Grundsatzprogramm. Da steht im Wiki Einreichung, dass es erst vor kurzem eingereicht wurde, am 17. Ist das korrekt? Und wäre das dann nicht irgendwie zu spät eingereicht? Ich weiß nicht, Klaus ist noch da, ob du da was zu sagen möchtest. Ansonsten berichte ich aus erster Hand. Da gibt es wohl die Aussage der Antragskommission, dass er entsprechend pünktlich eingegangen ist. Das lässt sich aus dem Wiki nicht erkennen. Deshalb gibt es von mir einen Antrag auf Feststellung der fristgerechten Einreichung. Ich denke mal, ich werde da noch morgen vom BSG entsprechend eine Information bekommen, wie jetzt mit meiner Anfrage verhandelt wird. Dem Wiki ist es nicht zu entnehmen, von daher ist da nichts Definitives zu sagen. Okay, vielen Dank für die Info. Bitte gerne. Gut, haben wir noch was? Haben wir nicht? Doch, haben wir. Entschuldigung, manchmal müssen wir das mal Anträge aufrufen. Na dann, schieß los. Da ich ja einer der dämlichen Leute bin, die auch Bau und Verkehr mal gerne auf dem Schirm haben. Ich habe da zum Beispiel so ein WP064, Autobahn raus aus der Innenstadt. Da wird einfach mal ganz dreist gefordert, dass bei Autobahnen durch Innenstädten führende Durchgangsverkehr grundsätzlich zu prüfen ist, ob der Verkehr auf Tunnel umzulenken ist. Die bei unterirdischen Verkehrsführung frei werdenden Flächen könnten entsiegelt in Grünflächen umgewandelt, sowie für die Nutzung durch ÖPNV oder Fahrradverkehr umgebaut werden. Nicht nur durch die angrenzenden Wohngebiete würden von den positiven Folgen durch weniger Lärm und so weiter profitieren. Steht irgendwas mit Salmo noch drin, Stunnel statt Stelze etc. Steht in der Begründung, aber ich glaube, der Text selber ist Erklärung genug. Da würde ich gerne mal eure Meinung zu hören. Das ist eine blöde Frage, weil wir sie eigentlich nirgendwo stellen. Wer bezahlt das? Tunnel ist dreimal so teuer oder noch mehr wie eine oberirdische Straße. Dreimal ist eine Untertreibung, aber das ist mal eine Geschichte. Aber es ist Bundesverkehrswege, das sind Autobahnen, das sind hochbelastete Straßen. Und die sorgen natürlich nicht unbedingt dafür, dass wir eine erhöhte Lebensqualität in den Städten haben. Und wir haben, in einigen Bereichen in der Vergangenheit auch nicht nur positive Erfahrungen gemacht, wenn wir Autobahnen irgendwo innerstädtisch haben. Da kann Berlin, München, wie immer sie alle heißen, die Städte, Leverkusen hier ist teilweise mal genannt, doch Arien von singen. Und man überlegt natürlich immer weitere Möglichkeiten. Wie kriegt man es besser geregelt? Und das ist jetzt eine der möglichen Lösungen, um, sag ich mal, zumindest für diese Städte eine bessere Lebensqualität zu erhalten, weil es geht ja auch um den Menschen, der dort wohnt, um zu sehen, dass wir nach dem Motto, weg mit dem Lärm, mit den Abgasen, man kann dann auch mit Tunnelsystemen ganz andere Möglichkeiten sogar noch finden. Auch da kann man übrigens nochmal zusätzliche Filter etc. bauen. Also wir haben ganz andere Möglichkeiten, wenn wir das machen. Das ist natürlich in Teilbereichen Hightech, aber wir sind ja auch eine Hightech-Gesellschaft. Weitere Fragen? Möchte anscheinend niemand hören. Du weißt ja, sowas passiert dann immer alles vor Ort. Nee. Du musst mich gerade mal umklicken. Idee, Gedanke, gut, interessant. Jetzt haben wir ein Problem, dass, nicht nur, dass wir noch hauptsächlich so Autos mit Verbrennungsmotor haben, das heißt das Thema Abgase, sondern auch die Sicherheitsanforderungen, die sind immer heftiger geworden. Das heißt, der Aufwand, wenn ich mir mal überlege, durch so eine Innenstadt so die Autobahn in den Tunnel zu verlegen, das ist, also Düsseldorf ist ganz gut gelungen, das war vor 20 Jahren, so ein Streifen am Rheinufer. Viel mehr Autobahn haben wir nicht, aber wenn ich jetzt mal an Mannheim denke, ich glaube, das ist unbezahlbar. Und wie gesagt, die Sicherheitsvorkehrungen, also kilometerlangen Tunnelstücken mit Zugängen, Fluchtwegen und so weiter, schon heftig. Dass der Sicherheitsaufwand höher ist bei Tunneln, ist eindeutig klar. Das mit dem Abgasen hatte ich auch bewusst gerade erwähnt. Wir wissen auch, dass Tunnel sehr deutlich auch Belüftungssysteme aufweisen. Inklusive plus zusätzlich Rettungswege. Düsseldorf, Gott sei Dank, bin ich froh, hat da in meinen Augen auch eine gute Lösung gefunden. Ich kenne die Lösung ja auch. Ist aber auch lange drum gerungen worden und ich glaube, die Lebensqualität hat sich seitdem auch deutlich verbessert. Solche Sachen kann man natürlich woanders auch machen. Ich meine, ich weiß, in Berlin läuft ja auch immer noch so eine Geschichte mit Verlängerung A100 und you name die Autobahn. Und natürlich muss man ja Alternativen suchen, weil oberirdisch wird es immer schwierig, weil das geht teilweise bis zum Abbruch und auch wirklich teilweise wirklich zur schlechteren Lebensqualität, ob denn unterirdische Bauwerke nicht günstiger sind. Wenn ich dann aber auch gucke, auch im öffentlichen Personennahverkehr, werden ja auch durchaus weiterhin Tunnelbauprojekte genommen. Die sind dann allerdings schienengebunden, nennt sich dann U-Bahn. Aber auch das sind natürlich Möglichkeiten. Warum soll man das nicht auch im Straßenverkehr genauso anvisieren? Also, darf ich mal kurz? Ich habe zwar nicht genau wieder den Antragsnummer mitbekommen, aber egal. Aber ich habe die Diskussion mitbekommen. Prinzipiell ist es ein guter Vorschlag, alles unter die Erde, damit es nicht stört. nur technisch, glaube ich, nicht wirklich umsetzbar. Jedenfalls nicht mit unseren Autosystemen, die wir zurzeit haben, mit Abgasen und bla bla bla und was da passiert. Es ist eine gute Idee, tangentiale Ableitsysteme zu installieren. Das heißt, man zieht den Verkehr aus der Stadt raus, in Ringstraßen, um die Stadt herum. Wenn die Gefahr nicht besteht, dass die Stadt über den Ring dann hinaus wächst, worüber man tatsächlich nachdenken kann, ist die Überbauung von Autobahnen. Da gab es ja mal so einen Modellversuch in Berlin, aber das halte ich für durchaus eine veritable Variante, dass man sagt, okay, wenn schon eine Autobahn durch die Stadt führen muss, dann wird die halt durch Wohngebäude oder andere Gebäude überdacht. Das wäre vielleicht was, aber die Forderung, alles sozusagen in den unterirdischen Bereich zu verlegen, halte ich für illusorisch. Deswegen kann man das mit Sicherheit nicht unterstützen. Gut, wobei ich jetzt direkte Erwiderung habe, weil im Endeffekt eine Überbauung derselben Strecken, sei es nur im Kleinflächenbereich, ist eine Untertunnelung. Faktisch schon, der Punkt ist ein anderer. Der Tunnel geht ja in die Tiefe und da muss ja auch in der Tiefe die Möglichkeit überhaupt vorhanden sein. Es gibt ja viele Dinge, Versorgungsleiten, sonst was. Wenn ich aber anfange, Autobahnen, sag ich mal, die umweltschädliche Wirkung von Autobahnen verringern zu wollen, dann würde eine Überbebauung natürlich hilfreich sein. Das ist nicht ganz billig, das ist auch klar, aber das kann man partiell machen. Das muss man nicht überall machen, aber man kann es partiell machen. Gehe ich in die Erde, wird es extrem teuer und auch mit allen anderen noch zu gründenden Voraussetzungen oder zu begründenden Voraussetzungen. Tunnelgründungen sind halt schwierig, ebenerdig und um drüber bauen ist relativ, also von der Milieuleistung relativ einfach. Gut, aber trotz allem, so meine ich, würde hier noch nicht mal einen echten Widerspruch zum Antrag sehen, vielleicht einmal in kleinen Formulierungen, aber es wäre dann trotzdem immer noch eine Untertunnelung und die würde ich sogar mit deinen Worten befürworten, weil ich das als sinnvoll erachte. Der Guido. Ja, ich würde das trotzdem aber ein bisschen in Frage stellen wollen, weil wir ja einige interessante Entwicklungstendenzen beim Verkehr haben, was die Fahrzeuge betrifft, was also zum Beispiel autonomes Fahren betrifft, was die Elektrifizierung vom Straßenverkehr betrifft. Ich denke mal, dass wir da auf der Seite der Fahrzeuge eine disruptive Änderung in den nächsten wenigen Jahren haben werden, der dies einfach obsolet macht. Das heißt auch den gesamten Antrag, die Dinge zu verlegen aufgrund von Lärmschutz und Emissionen. Ja, also Emissionen sehe ich nicht mehr als langfristiges Problem an. Das wird sich in den Oldtimer-Bereich verschieben. Das heißt also wenig gefahrene Kilometer im Endeffekt, weil wir relativ nah an dem Punkt sind, dass der weit überwiegende Teil der Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor unwirtschaftlich ist. Wir haben jetzt bereits Teilbereiche, in denen Verbrennungsmotoren unwirtschaftlich sind, wie zum Beispiel im Lieferverkehr, was zur Folge hat, dass die Post AG sich ja sogar eine Tochtergesellschaft zugelegt hat, die speziell Lieferfahrzeuge mit rein elektrischem Antrieb baut. Und diese Entwicklung wird im Laufe der nächsten Jahre durch die steigende Batterieleistung und fallende Preise durch praktisch alle Fahrzeugklassen langsam aber sicher durchgehen. Und dann werden wir in wenigen Jahren einfach keine Neuwagen mit Verbrennungsmotoren mehr haben. Und die alten Dinger werden entsprechend verschwinden, weil sie sind zu teuer im Unterhalt. Okay, finde ich auch nicht verkehrt, aber trotz allem, selbst dann würde ich immer noch eine Notwendigkeit sehen, auch diese nicht unterirdische Variante, vielleicht auch in der gesonderten Variante, die Bastian erwähnt hat, auch zu nutzen. Weil auch Rollgeräusche, weißt du selber, gerade bei den Fahrbahnen, die wir haben, sind immer noch Lärmemissionen. Ja, das ist klar. Die sind ab einer gewissen Geschwindigkeit sogar vorherrschend. Aber da, auch da in dem Bereich wird es eine ganze Menge Änderungen geben, die sich unter anderem durch autonomes Fahren halt ergeben, wodurch durch Carsharing-Systeme sehr viel weniger Fahrzeuge netto unterwegs sein werden und diverse andere Effekte auch noch dazu kommen. Sei es selbst bei einem persönlich besessenen Fahrzeug über einen Valet-Mode. Das heißt also, dass du nicht mehr den Parkplatz-Suchverkehr zum Beispiel hast in den Innenstädten, weil das Fahrzeug halt eigenständig selber einen freien Parkplatz anfährt. Das sind natürlich gravierende Unterschiede. Aber trotz allem, ich würde den Antrag derzeit vom Grundsatz her weiterhin unterstützen. Noch Fragen oder Kommentare dazu? Nein. Thomas, darf ich den nächsten machen? Weil du es bist. Ja, geht gar nicht. WP068. Drohnen werden zum Transportmittel. Die Piratenpartei fördert die Entwicklung und Erforschung von Drohnen für den Transport von Gütern zur dokumentarischen Aufklärung. Wir setzen uns dafür ein, dass es für private, auch kommerziell genutzte Nutzen definierte Flugzonen, Zonen und Lufträume gibt. Das ist der direkte Antrag. Ich habe ihn bewusst so vorgelesen. Weise auch darauf hin, dass in WP029 auch das Thema Drohnen mit aufgeführt wird und hier eine Konkurrenz vorhanden ist. Ich kann mich ja täuschen, aber ist nicht tatsächlich schon so etwas existent, beziehungsweise wenigstens in Vorbereitung, dass es definierte Flugzonen gibt, in denen Drohnen momentan sich bewegen dürfen? Das gibt es derzeit meines Wissens noch nicht, aber Bastian. Nee, es gibt definierte Zonen, in denen sich Flugdrohnen mit Sicherheit nicht bewegen dürfen. Das ist alles über 500 Fuß Ground. Ich halte von diesem Antrag überhaupt nichts. Da hat jemand aus meiner Sicht zu viel Fifth Element geguckt. Man stellt sich das jetzt mal vor, also weiß ich wie, Konrad-Adenauer-Allee, ja, ist ja eine breite Straße irgendwo und dann macht man das frei für Drohnen, Flugzonen. Ich halte es sowieso als verfälligen Blödsinn, also ernsthaft. Auch diese ganzen Drohnenverkehre, hier was auch DHL oder wer auch immer probiert, Güter, damit sie noch schneller, noch besser, noch einfacher zum Kunden kommen, über die Luft zu transportieren. Ich halte das für eine Entwicklung, die wir aus meiner persönlichen Meinung in keinem Fall unterstützen sollten. Drohnen haben ihre Funktion, zum Beispiel, dass ich mir einen Türkischturm angucken kann oder dergleichen. Sie haben auch eine Überwachungsfunktion, die auch nicht immer abzulehnen ist. Zum Beispiel, wenn es darum geht, Verkehrsunfallszenarien aufzunehmen. Das geht mit so einer Drohne halt viel einfacher und führt dann letztendlich zu der vernünftigen Unfallermittlung. Also da gäbe es aus meiner Sicht gewisse Gründe, das zuzulassen. Aber zum Transport von Gütern, naja, wo sind wir denn? Wir würden nur eine Entwicklung stärken, die immer mehr dahin geht, alles landet bei Amazon und die stellen das dann irgendwie zu. Und wir vernichten alles, was sonst wie irgendwie noch, was ich da wäre. Lebensmittel brauchen wir auch nicht mehr beim Supermarkt zu kaufen. Das wird uns dann sozusagen mit der Drohne vor die Tür gestellt. Also diese Entwicklung halte ich für nicht unterstützenswert. Und deswegen wäre ich nicht dafür, dass da 1000 Drohnen in der Luft umherfliegen und dann runterfallen und mir auf den Kopf. Gut, ich habe erstmal noch eine Ergänzung, wenn ich das nachgucken darf. Das Modul 15 habe ich nochmal extra nachgeguckt. Ich war völlig irritiert gerade. WP029 ist wortidentisch mit diesem Antrag. Also warum hier eine Doppelung vorhanden ist, ist mir schleierhaft, aber ich nehme das zur Kenntnis. Aber trotz allem, auf Bastian, ich habe auch ein Problem damit, wenn das also so unkoordiniert oder 5000 Dinger davon durch die Gegend fliegen. Trotz allem, es geht ja darum, dass wir die Entwicklung und der Forschung auch fördern hier dabei, weil das ist eigentlich der Hauptaugenmerk, weil diese Drohnen können ja vielleicht auch einen sehr positiven Effekt in der Zukunft haben, sodass man mal gucken kann, wo können sie sinnvoll eingesetzt werden. Und der Rest ist natürlich schon dafür da, dass wir eben keine zusätzlichen Gefahren zu uns schaffen. Also ich finde, dass die Partei ihre Mitgliedsbeiträge sinnvoller einsetzen sollte und nicht damit die Entwicklung und Forschung von Drohnen fördern soll. Das könnte man nämlich auch annehmen, dass das hier gemeint ist, so wie das da formuliert ist. Ich weiß, dass es nicht, oder ich vermute, dass es nicht gemeint ist, dass die Partei hier für Geld ausgibt. Aber davon abgesehen, glaube ich, das sind Dinge, die sowieso passieren. Und die konkrete Forderung, dass irgendwie Flugräume für Private erhalten bleiben müssen, die steht irgendwie ganz weit hinten und unter ferner Liefen und nicht konkret genug. Insofern wäre ich auch eher geneigt, diesem Antrag nicht zuzustimmen und würde mit Null. Keine Ahnung, guck ich mir mal an. Meine Meinung würde ich, also geht in eine ähnliche Richtung, würde ich gerne ergänzen. Dass, ich meine, wofür stehen wir als Piratenpartei denn? Was ist uns wichtig? Ja, das freiheitliche Teilhabe, und ich sehe nicht, welche dieser Werte irgendwie in dem Wahlprogrammantrag jetzt vertreten wird. Ist es irgendwie jetzt Befähigung von uns allen oder ist es irgendwie für den Menschen im Mittelpunkt oder eben, also das ist für mich einfach nicht schlüssig, was wir damit eigentlich ausdrücken wollen. Ja, im Endeffekt hängt die Lebensqualität des Menschen damit zusammen, sowohl einmal bei der Nutzung und auch natürlich später mit dem sicheren Umgang. Und natürlich auch zum Vorredner, dieses Fördern ist natürlich nicht pekuniär gemeint, das ist natürlich eher auf parteipolitischer Ebene gemeint. Mehr Culpa, wenn das falsch wiedergegeben ist, aber wir kennen das mit der Wortwahl. Wenn man zum 15. Mal drüber guckt, entdeckt man es auch noch nicht. Danke für den Hinweis. Können wir vielleicht auch mal am Wochenende noch mal drüber gucken, falls der Antrag zur Geltung kommt. Ja, ja, klar. Aber hier mit dem Hinweis, die Lebensqualität fördern. Also, wenn wir schon so weit sind, dass wir im Wahlprogramm, irgendwelche Transportmittel neumodisch hier fördern wollen, um die Lebensqualität zu verbessern, ich lasse mir was Knackiges einfallen für die Gegenrede. Ich mag dieses Argument von der Lebensqualität fördern, aber auch so gar nicht unterschreiben, weil warum ist es für mich denn jetzt ein höheres, also als Empfänger, ein höheres Maß an Lebensqualität, das Ganze von der Drohne zu bekommen, als von meinem DHL-Boten? Ist nicht vielleicht sogar netter? Und ich weiß nicht, oder ist von der Gegenseite, dass man irgendwie vielleicht weniger Subunternehmer beschäftigt, aber wenn man das meinte, sollte man das auf einem anderen Level angehen. Also man kann sicherlich verschiedene Ebenen jetzt nehmen. Man kann das bei der Beschäftigten-Ebene nehmen, man kann es auf der persönlichen Ebene nehmen, man kann es auf, die Drohne liefert auf dem Balkon nehmen. Also es gibt da sicherlich viele, viele Dinge. Aber trotz allem erstmal, ich danke für die vielen Argumente, weil ich finde das gut. Es ist ja nicht mein Antrag, es ist nur Bauen- und Verkehrbereich. Und das interessiert mich natürlich schon und gerade auch das Feedback. Ich habe bewusst mal die Position des Antragstellers genommen. Ich gebe es zu. Ja, aber sorry, ich will nicht, dass irgend so ein komisches Viech auf meinem Balkon fliegt und ich vielleicht da leicht bekleidet rumliege und mir mein Päckchen liefert. Das will ich nicht. Das ist Blödsinn. Du bist technikfeindlich. Du, ich habe selber so ein Ding, aus guten Gründen. Ich mache jetzt so einen ganz hochoffiziellen Drohnenführerschein. Guido, du hast auch noch was. Ja, also ich würde auch da sagen, das sind Sachen, die eigentlich nicht geregelt gehören von unserer Seite, sondern das sind Dinge, die sollen sich selber so entwickeln, wie das halt gewünscht ist. Ja, ich sehe das auch so. Und es hat vielleicht Nutzen auf ländlichen Gebieten, wo der nächste Supermarkt 50 Kilometer weg ist und man hat vielleicht aufs Auto verzichten oder man wohnt auf einer Insel, aber da regelt das der Markt selber und wenn es Bedarf gibt, wird es auch Anbieter geben, die mit der Drohne was ausliefern. Ich würde auch sagen, wir machen da keine Verbote dafür, aber werden das auch nicht fördern. Gut, sind wir damit durch? Ja, ich finde, das war ein schönes Schlusswort. Wir sind nämlich keine Verbotspartei. Das ist auch gut so. Ich hätte noch einen, den ich gerne wirklich noch gesehen hätte, weil aus keiner der Gruppen ist, glaube ich, noch einer da, der mich wirklich interessiert, weil der 023er nicht. Der WP002 interessiert mich noch. Der nennt sich Gesundheitsschutz für Anwohner und Verwendung von Immobilien im Einzugsbereich von Flughäfen stärken. Die Betonung ist auch nicht mein Antrag, aber es gehört zu Bauen und Verkehr und ist natürlich insofern für mich hochinteressant. Da ich weiß, dass viele ihn nicht gelesen haben, auch schnell die Vorlesung. Es ist ein bisschen mehr Text, aber ich gebe Mühe. Flugverkehr macht durch vielfältige Einwirkungen krank. Lärm, Luftverschmutzung, zum Beispiel durch Stickoxide, CO-Gase, Nanofeinstäube, Kontamination von Boden und Gewässern durch Verbrennungsprodukte und Schwermetalle, Ablassen von Kerosin in Gefahrensituationen, schädigen nicht nur die Gesundheit von Menschen und Tier direkt, sondern schränken auch die Verwendung von Privateigentum und gemieteten Objekten wie Häuser und Gärten ein. Schon einzelne Lärmereignisse, insbesondere während des Schlafs, können bleibende gesundheitliche Schäden beim Menschen verursachen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass aufgrund moderner Arbeitsverhältnisse viele Menschen auch zu unterschiedlichen Tageszeiten schlafen müssen. Kranke auch in häuslicher Umgebung besonders schutzbedürftig sind und Kinder nachgewiesenermaßen durch Lärm in ihrer Entwicklung behindert werden, unter anderem Lernverzögerungen. Stress durch Lärm ist nicht vom Geräuschpegel abhängig, sondern auch vom Zeitpunkt und Häufigkeit der Lärmereignisse. Für den immer wieder gebetsmühlenartig behaupteten wirtschaftlichen Nutzen von Flughäfen für die umliegenden Regionen gibt es bisher keinerlei belastbare Belege, sodass auch das wirtschaftliche Argument für einen ausufernden Flugverkehr nicht ziehen kann, zudem sich ein Aufrechnen von wirtschaftlichen Nutzen gegen gesundheitliche Schäden schon nach dem Grundgesetz verbieten. Die Kosten in Form von Umweltzerstörung sowie Gesundheitskosten der betroffenen Population, abgesehen von einer Verkürzung der Lebenserwartung, wurden bisher nie dagegen gerechnet, sodass sich als eventuell gesamtwirtschaftlicher Nutzen weiterhin relativiert. Flughäfen, Behörden und Politik machen sich nach geltender Rechtslage zudem strafbar, Klammern Vorsorgeprinzip, wenn sie den Status quo wider besseren Wissen aufrechterhalten. Die Piraten fordern deshalb Erstellung eines Luftverkehrskonzeptes, Umsetzung entsprechender europäischer Richtlinien zur Umweltverträglichkeit, striktes Nachtflugverbot von 22 bis 6 Uhr in Kombination mit einer starken Verminderung der Flugbewegung zwischen 18 bis 22 Uhr sowie 6 bis 8 Uhr und dem Schutz der Einschlaf- und Nachtruhe der Bevölkerung Rechnung zu tragen. Damit soll insbesondere auch Kindern Rechnung getragen werden, die insgesamt ein deutlich größeres Ruhebedürfnis haben. Höhere Landegebühren für laute Flugzeuge, wie etwa der Familie der A320. Verpflichtende lärmmindernde Maßnahmen, wie etwa Wirbelgeneratoren, Schallabweiser. Verpflichtendes lärmminderndes Start- und Landeverhalten, Steilstart-Flachstart-Diskussion. Keine zeitlichen und sonstigen Ausnahmen für Homebase-Carrier. Flugbewegungen sind so auf die Flughäfen zu verteilen, dass es sich eine Minimierung von Lärm- und Schadstoffbelastung ergibt. Weil dann geht der Rest noch weiter, den Rest könnt ihr euch dann ausmalen, das geht dann bis zu Messungsergebnisse etc. Das wird dann ein bisschen zu viel in meinen Augen, aber es steht natürlich noch eine Menge mehr drin. Aber die Basics sind, glaube ich, schon drin, weil es steht noch mal drin, BIMSCH ist zu integrieren beim Lärmschutz beim BIMSCH, Bundesemissionsschutzgesetz etc. In meinen Augen ein bisschen Füllworte oder Füllsätze, Füllabsätze besser gesagt. Aber der Kern war, glaube ich, schon erwähnt. Wie gesagt, nicht mein Antrag. Ich habe ihn bewusst aufgenommen, weil ich das als wichtiges Thema erachte. Bastian. Ja, grundsätzlich kann ich eigentlich ganz gut damit leben, auch wenn da fachliche Fehler drin sind, weil viele Sachen sind längst vorgeschrieben, hier Lärmschutz, lärmmindernde Anflugverfahren, bla bla. Das gibt auch natürlich auch lärmabhängige Anflug- und Landegebühren und sowas alles. Aber wenn ich den richtig verstehe, es ist natürlich so, dass wir alle gerne billig von A nach B fliegen. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Aber das natürlich erhebliche Umweltbeeinträchtigungen hervorruft. Und durch diese, sagen wir mal, laxe Handhabung des Flugverkehrs und der entsprechenden Preisverfalls werden insbesondere auch schienengebundene Träger, die durchaus theoretisch zumindest konkurrenzfähig wären, werden zurückgedrängt, weil die das nicht leisten können zu dem Preis. Ne? Und da haben wir eins der Probleme, wie im Busfernverkehr. Für einen Busfernverkehr, für eine Geißel der Menschheit, anstatt vernünftigen Schienenverkehr anzubieten, weicht das jetzt alles auf die Billigangebote der Fernbusse aus, genauso ist es im Luftverkehr. Insofern kann ich mit dem Antrag prinzipiell ganz gut leben. Wenn wir jetzt in einer Entwicklungsphase wären, würde ich den fachlich ein bisschen verbessern wollen, aber sind wir halt nicht. Und natürlich gibt es ein Luftverkehrskonzept, es gibt einen Luftverkehrswegeplan und so weiter. Wir müssten dann die Erstellung eines entsprechend optimierten Luftverkehrskonzeptes fordern, aber das sind Feinheiten. Da will ich jetzt nicht groß drauf eingehen. Aber ich, auch wenn ich von den Feinheiten keine Ahnung habe, möchte ich doch ungern irgendetwas im Programm stehen haben, was quasi schon erfüllt ist, indem wir es als Forderung benennen. Ich kann damit leben, wenn etwas im Programm steht, was es momentan gibt und wir uns dafür aussprechen, es zu erhalten. Aber anders geht meines Wissens oder meiner Meinung nach gar nicht. Denn da passiert genau das, dass uns nämlich fehlende Fachkompetenz zu Recht dann nachgesagt wird, wenn wir derartiges im Programm stehen haben. Bastian, ich bitte dich, setz dich mit dem Antragsteller in Verbindung und äußere ihm gegenüber, welche Punkte nicht mehr zeitgemäß sind und bitte ihn darum, die aus dem Antrag rauszunehmen. Das sollte möglich sein. Ich werde mein Möglichstes tun. Danke. Bitte. Ja, aber Orange Bay war auch da und wollte schon was. Aber Orange Bay war auch da, wollte auch was sagen. Danach kam Sibolino und dann Guido. Wer jetzt? Orange Bay, ich habe bewusst aufgepasst. Ach so, okay, danke. Ja, wenn da was dran gemacht wird, ich würde es sehr begrüßen, wenn der Antrag also auf ungefähr ein Zehntel vielleicht eingedampft werden könnte mit den Kernforderungen. Ich glaube, sowas doch sehr Konkretes hier, keine zeitlichen und sonstigen Ausnahmen für Homebase Carrier, also sprich die ihre Heimatbasis, weiß ich nicht, Ryanair in Weeze zum Beispiel und sowas halt haben. Das ist ja 1:1 aus dem Forderungskatalog von Bürgerinitiativen abgeschrieben. Kann man prinzipiell machen, aber ich sag mal, so ein spezieller Punkt, der Flughafenanrainer betrifft, da sicherlich sehr gerne und sehr gut aufgenommen wird, so umfangreich im Wahlprogramm drinstehen zu haben, das finde ich schon ein bisschen krass. Und wir haben ja die Regel, dass also alles, was hier so grau unterlegt ist, Antragstext, komplett im Wahlprogramm drinsteht. Also das wäre sicherlich ist eine spezielle Zielgruppe, von denen sehr gerne aufgenommen, aber dann vielleicht ein bisschen knackiger und ein bisschen und die Sachen, die schon existieren. Und es ist ja viel, was Lärmschutz angeht, schon lange gesetzt. Also ich bin selber ein bisschen seitlich vom Flughafen, wohne ich. Ich kenne die Problematik. Ich habe keine Probleme, sage ich mal, damit. Ich finde auch, dass der Luftverkehr leiser geworden ist in den letzten Jahrzehnten. Ich erinnere mich noch sehr an viel lautere Flugzeuge, als wir die heute haben. Leider ist jetzt die Menge größer, aber wie auch immer, ich fliege auch ganz gerne. Aber er ist von der vom Umfang her, ja, finde ich, würde er unser Programm erschlagen, wenn er so formal reinkäme. Es wäre dann einer der wenigen Punkte, wo dann zumindest es so aussieht, als hätten wir entsprechend tiefergehende Fachkompetenz, die wir auch brauchen, wenn wir dann in den entsprechenden Ausschüssen im Bundestag sitzen. Von daher meine Meinung, das ist kein Grundsatzprogramm, was an der Oberfläche kratzt und sagt, was ist unsere grundsätzliche Ausrichtung zu einer gewissen Thematik, sondern das ist ein Programm, das beschreibt, was wollen wir tatsächlich innerhalb der nächsten 4 Jahre umsetzen. Und wenn sich alle diese Punkte, solange sie noch nicht umgesetzt sind, das wird ja vielleicht noch geändert, dann innerhalb der nächsten 4 Jahre umsetzen lässt, dann haben diese Punkte gefälligst auch so detailliert drin zu stehen. Denn wer wird uns letztendlich gegebenenfalls danach fragen? Das sind genau die Bürgerinitiativen, die diese Antworten von uns hören wollen. Und von daher kann ein Antrag für das Wahlprogramm eigentlich gar nicht detailliert genug sein. Ja gut, ich komme da mal auch gerne nochmal dazu, weil vom Prinzip würde ich das auch liebend gerne eindampfen, weil ich sehe hier Füllsätze, Füllworte ohne Ende. Und das, was wesentlich ist, ist natürlich hier immer wieder auch komprimiert zwischendurch, weil wir haben ja auch in den weiteren Texten auch etliche Sachen, die dann auftauchen. Das Ding ist auch, sag ich mal, man drückt es mal anders aus, in seiner Übersichtlichkeit nicht gerade das Gelbe vom Ei. Also hier würde ich sogar mal empfehlen, eine echte Strukturierung noch mit hineinzubringen. Wäre meine persönliche Meinung. Aber ich glaube, wir sollten Sebolino auch mal langsam das Wort überlassen noch, weil sonst diskutieren wir noch ob der Länge. Ich bin geduldig, aber das Formale mit der Länge ist mit Sicherheit auch ein Thema. Aber was ich sagen wollte, ist, dass, also persönlich bin ich selber, also ein bisschen einer anderen Meinung. Ich meine, in der Einleitung wird auch gesagt, das Problem sind Luftverschmutzung und sonstige Kontamination und auch Lärm. Ne? Das ist in meinen Augen, halte ich es für sinnvoller, das Problem auch genau da anzugehen und auszuformulieren, indem man sowas über Lärmbudgets regelt, beispielsweise, also als Beispiel Lärmbudgets, die man dann meinetwegen formelbasiert macht, wo man dann das Ganze entsprechend gewichtet, wenn es in die Nacht oder zu bestimmten Zeiten reingeht, sondern man eben auch so den Anreiz zur Entwicklung schafft, nämlich daran zu arbeiten oder zu fördern, dass gerade leisere Flugzeuge landen oder auch zu bestimmten Zeiten landen, aber andererseits dann auch Unternehmen, die, also in dem Fall jetzt Flughäfen, die, sag ich mal, ökonomische Möglichkeit lässt, also man kann ja sagen, wenn die halt eben dann, wenn laute Flugzeuge später landen, dann werden auch die Flugzeuge entsprechend teurer, die Fluggesellschaften dafür belasten, wie auch immer. Also in Frankfurt ist es mit Sicherheit der Fall, was halt eben da nicht drin steht, ist, dass jetzt für Frankfurt sprechend, die Metropolregion Frankfurt lebt halt auch vom Flughafen, ja. Und deswegen finde ich es dahingehend ein bisschen einseitig. Das ist meine Meinung. In Hessen ist es aber auch so, dass wir im Programm entschieden haben, relativ strikt für Nachtflugverbot zu sein, und es eben da nicht formelbasiert machen, so als Hintergrund. Ja, also da haben wir auch genauso die festen Zeiten drin. Und genau, also mir wäre halt eben, was ich halt schön fände bei dem Antrag eben, ist auch diese andere Seite drin zu haben. Also sollte das nochmal angegangen werden. Also ich hatte mal irgendwie sowas Ähnliches formuliert hier für den Römer, dass man sagt, ja, in Anerkennung der Bedeutung des Flughafens für die Metropolregion finden wir trotz allem das oder sowas, ja, weil die Bedeutung geht sonst unter. Weil wir haben ja eben auch ja jedes Jahr dann die Demonstration und dann hat man auch mal einen Ansatzpunkt, über den man sprechen kann, dass man meinetwegen das Lärmbudget anpasst, anstatt immer darüber zu diskutieren, sind es jetzt 22 Uhr oder 23 Uhr. Merci bien. Und lassen wir Guido auch noch mal reden und dann war Bastian. Ja, also ich schlage jetzt mehr oder weniger in die gleiche Kerbe wie die meisten Vorredner. Ich denke auch, bei der Detailliertheit, die dieser Antrag hat, sollten wir tunlichst aufpassen, dass er auch sachlich absolut richtig ist und dass wir uns da keinerlei Schnitzer bei erlauben. Ich kenne mich mit dem Thema auch ein bisschen aus und habe bei der einen oder anderen Formulierung hier also definitiv Bauchschmerzen, dass Sachen etwas an der Realität vorbeigehen. auch diese Behauptung halt mit dem, dass es keine wirtschaftlichen Vorteile davon gibt. Ich wohne selber in einer Region, die von einem Flughafen betroffen ist, nämlich den BER, der ist bei uns in der Nähe. Und wir haben ja auch einen funktionierenden Flughafen hier noch, den alten Schönefelder. Und der hat eine ganz erhebliche Bedeutung hier für die Region. Und von daher kann ich also da so einige Sachen nicht wirklich unterschreiben. Ich würde mir wünschen, dass wir den dieses Mal halt nicht annehmen, sondern dass dieser Antrag weiter verbessert wird und vielleicht als Positionspapier später verabschiedet und ins nächste Wahlprogramm reinkommt. Ich danke dir. Ich kann dir direkt zusagen, wenn dieser Antrag nicht angenommen wird, würde ich den bei der AG Bauen und Verkehr mit einbringen zur Weiterbearbeitung. Bastian. Ja, also nochmal, also das ist ein Antrag, also ein typischer Antrag, wo man dann sagt, wird in den Ausschuss verwiesen. Den können wir jetzt hier nicht entscheiden. Es gibt zwei Charakteristika dieses Antrages. Betroffenheit, also es gibt Betroffene, die Betroffenen müssen geschützt werden und die Kinder und wir werden alle sterben. Ich überzeichne das ganz bewusst. Und technische Ahnungslosigkeit. Bei der technischen Ahnungslosigkeit ist es immer, sagen wir mal, sehr unschön, wenn jemand, der von dem ganzen Fluggedöns keine Ahnung hat, irgendwoher sich was kopiert, weil das irgendwie vernünftig klingt oder so, das in Antrag rein wurstet und dann die ganzen Betroffenheitsszenarien dazu und dann kommt genau das bei raus. Das ist ein typischer Antrag. Ich habe das gerade eben so gehört, da klingelten so meine Ohren, was Expertise braucht. Das gebe ich Menschen, die sich damit auskennen, die sich mit Flugverkehr auskennen, die vielleicht auch schon mal ein Flugzeug geflogen haben und sich tatsächlich mit Anflugverfahren und der weiß ich was, Bauleitplanung und sonst was auskennen. Da wird das dann formuliert, dass man damit leben kann. Mit dem Antrag kann ich in der Form leider nicht leben, weil wenn wir ihn beschließen würden, werden wir mit Sicherheit einen großen Lachanfall irgendwo erzeugen. Also entweder den Betroffenen geht es nicht weit genug oder den Fachleuten sagen, was sind denn das für Kinder? Also bitte, solche komplizierten Anträge und so Fachanträge sollten bitte auch von Fachleuten zumindest lektoriert oder redigiert werden. Da wäre ich sehr für und gerne werde ich auch mit dem Antragstellern reden, wenn sie denn wollen. Und dann machen wir einen Antrag daraus, der zumindest fachlich in Ordnung ist. Danke. Ja, ich denke auch, die schiere Menge an Buchstaben, die dann auch in der Umsetzung nachher im Bundestag in den Ausschüssen vielleicht eine gute Grundlage für weitere Beratungen bildet, wie eben mal gesagt worden ist, das muss trotzdem einmal durchgegangen werden und kann nicht einfach so verabschiedet werden. Ich bin jetzt hier parallel nochmal bis zum Ende durchgegangen und wenn dann hier drin steht zum Beispiel, beim Nachtflugverbot sind die heutigen Sonderregeln für die in Düsseldorf beheimateten Carrier abzuschaffen. Da kommt dann eigentlich relativ klar durch, wo das Ding herkommt. Und ich denke, wir machen hier ein Bundeswahlprogramm und da können nicht für einzelne Flughäfen dann irgendwelche konkretesten Forderungen drinstehen. Insofern denke ich, wäre das was auf jeden Fall nochmal überarbeitet werden sollte. Gut, wie gesagt, ich bleibe dabei. Ich habe mir das ja auch ich habe es bewusst nach vorne geholt. Ich weiß, dass ich diesem Antrag in dieser Form nicht zustimmen könnte. Aber ich wollte auch eure Meinung hören, weil, wie gesagt, ich Bau und Verkehr, also den Fall 3B-Bereich vertrete ich gerne. Und wie gesagt, ich gebe die Zusage, wir werden das dann auch, wenn das hier abgelehnt wird, im AG Bau und Verkehr behandeln. Natürlich unter Berücksichtigung von Leuten, die auch Ahnung haben. Wir müssen das ja nicht im eigenen Dünkel alles fertigstellen. Und auch, glaube mal, die Leute, die hier drin stehen, die wird man auch entsprechend ansprechen. Seid dabei, macht mit. Und wir konkretisieren das so, dass wir das beim nächsten Mal oder auch im Laufe der Zeit einfach verbessern, so dass es wirklich annehmungswürdig ist. Ansonsten, falls nicht noch Fragen sind, ich habe noch einen Satzungsänderungsantrag, den ich gerne behandelt gewusst hätte. Und dann wäre ich ruhig für heute. Dann mach doch. Ja, wir haben hier einen Satzungsänderungsantrag. Nennt sich 001, den muss ich jetzt aber auch erstmal aufrufen. Ich habe ihn zwar schon gelesen, aber man weiß, man hat ihn nicht komplett in der Erinnerung. Und da war er weg. Ja, und da war er wieder da. Und zwar Satzungsänderungstag 001, Erhöhung des Mitgliedsbeitrages und Festlegung, Minderung auf 12 Euro. Sein spannender Antrag, wie ich gesehen habe, ich habe ihn nicht gestellt, er ist von Skanet eingestellt und wenn ich jetzt überwiegend sehe, vom Bundesvorstand mit Unterstützung aus der Bundesverwaltung heraus. Und zwar geht es im Endeffekt darum, dass man den Beitrag in stufenweise erhöht. Ihr könnt euch das gerne durchlesen. Den Link kriegen wir gerne nochmal mit rein. Und zwar mit einmal wählbar 48 Euro, dann 72 und ergleichen mehr. Die Begründung bitte. Kommen wir gleich zu. Ich bin ja gerade noch mitten in den Anfang. Ich habe das Ding gerade aufgerufen und versuche noch mal schnell die Essentials rauszukriegen. Okay. So, und zwar, es geht im Endeffekt darum, hier erstmal nach Beitragsstufen das zu machen, aber also Beitragsstufe und nach Einkommen soll das dann gegliedert sein. Sollen Sachen wegfallen, wie der Mitgliedsbeitrag ist an die für das Mitglied zuständige Gliederung zu entrichten. Und es soll zukünftig der ermäßigte Beitrag einfach mal auf 12 Euro festgelegt werden. Eine Ermäßigung ist jährlich beim Landesvorstand zu beantragen und dergleichen. Vorher stand da über Beitragsminderung für finanzielle Härte, entscheidet die für das Mitglied zuständige Gliederung, sofern die Landessatzung nicht anderes Gegenteiles geregelt hat. Viele, viele Kleinigkeiten. Und die Begründung, wenn ich das hier richtig mal sehe, gab es ja auch in der Vergangenheit schon mal andere Anträge, so mit 72 Euro und ähnliches zu machen. Man will also, wenn ich das hier richtig mal querlese, Mehreinnahmen von 100.000 Euro erzielen bei den Mitgliedsbeiträgen. Und ich bin jetzt mal ganz offen ein Skeptiker. Ich glaube, das wird nicht funktionieren. Wenn wir hier einen Mitgliedsbeitrag erhöhen wollen, abgesehen davon, dass hier auch noch andere Regelungen betroffen sind, wie wir nehmen den Gliederungen ihre Rechte weg, sondern das muss dann alles mal per se komplett mit Satzung und mit Beitrag in der Satzung hier geregelt werden weiterhin, bin ich nicht, sag ich mal, positiv beseelt. Ich würde das eher negativ sehen. Ich weiß, es gibt Berechnungen dazu auch bei uns in der Verwaltung. Das ist ja nicht nur eine Verwaltung, es sind ja auch Länderverwaltungen da. Und da gibt es auch bemühte Leute, die sich im Kopf machen. Die würden eher sagen, nee, wenn wir das hier richtig machen, dann brauchen wir Mitgliedsbeitrag von 150 Euro. Mal entweder einfach richtig. Oder wir spielen weiter hier so rum und tun so, als ob wir kein Geld brauchen. Und das sind so die Sachen, die bei mir auch mit da sind. Und dementsprechend gebe ich das mal zur Diskussion. Also ich bin bereit, 200 Euro monatlichen Mitgliedsbeitrag zu bezahlen mit der berechtigten Begründung. Also wer hat jetzt diesen Antrag gestellt auf Erhöhung der Beiträge namentlich? Und wie hat derjenige das begründet? Gut, also die erste Frage lässt sich relativ leicht beantworten. Hinter Skanet verbirgt sich ein Steffen Heuer aus Regensburg, laut dessen Wiki-Link. Der ist dann demnach der Antragsteller. Dass er sich das natürlich nicht selber ausgedacht hat, das dürfte allen klar sein, denn diese Idee gibt es ja aus der Verwaltungsebene der Bundespartei nun schon nicht das erste Mal. Wir hatten das beim letzten Mal in Wolfenbüttel, glaube ich, dass wir da auch entsprechend erhöhen wollten. Das ist dann mit Pauken und Trompeten durchgefallen. Und hier macht man nun halt etwas, wo man sagt, hey Mitglied, Erinner dich mal daran, dass du Mitglied noch bist. Ja. Und zwar in der Form, dass du uns nun einmal sagst, oder dass du uns einmal im Jahr sagst, dass du die 48 Euro haben möchtest, und wenn du das nicht tust, ja, dann sind es halt die 72 Euro. Und dann schicken wir dir nochmal irgendwann eine Mail, dass wenn du 48 Euro überweist, noch entsprechend 24 Euro fehlen. Das erinnert das Mitglied vielleicht daran, dass so ein Mitglied nicht nur Rechte, sondern auch Pflichten hat. Also den Teil kann ich noch mitgehen. Ich habe 48 Euro bezahlt. Ich habe 48 Euro. Ja. Und jetzt möchte ich gerne 80 Euro bezahlen mit der richtigen Begründung. Ich verstehe das nicht. Thomas, du musst dich kurz stumm schalten, wenn der gute Kollege Volker redet. Ich möchte 80 Euro bezahlen im Monat oder Jahresbeitrag für die richtige Begründung. Die fehlt mir. Darf ich vielleicht kurz, weil ich lese keine der bisherigen Beschreibungen so in dem Antrag. Zunächst, Scarnet ist unser Schatzi, beziehungsweise stellvertretender Schatzi, nur um das zu klären, ne? Was der Antrag in meinen Augen sagt, ist, das Mitglied sagt, will es einen Mitgliedsbeitrag von 48 Euro pro Jahr bezahlen oder 72 Euro. Ja, das ist nicht so, ich lese nicht darin, dass das jedes Jahr neu festgelegt wird und dass er eine Erinnerung bekommt, sondern wer bisher 48 zahlt, kann sich entscheiden, auch das weiter zu bezahlen. Für neue Mitglieder erscheint die Option, wo der Gedanke ist, dass es als Standard auf 72 bleibt und die meisten aus Trägheit sagen, ja, das passt schon. Ja. Dann noch kurz der Kommentar zu dem, was du vorher sagtest, dass den Gliederungen hier die Mitgliedsbeiträge gestrichen werden. Da geht es ja nur um den Einzug. Ja. Der Verteilungsschlüssel der Mitgliedsbeiträge, ich kann nicht lesen, dass sich hier der Verteilungsschlüssel ändern soll, mit dem die Mitgliedsbeiträge auf Bund, Land und unterste Gliederung geändert wird. Korrektur, dass die, sag mal, die uns genommen wird, ist erstmal egal. Das, man kann meinetwegen auch ein zentrales Beitragskonto, es war ein Hinweis, ein Mitgliedsbeitrag ist dann für das Mitglied zuständige Gliederung zu entrichten, wird gestrichen. Und was mich mir wesentlich mehr ärgert, dass der Passus über Beitragsminderung für finanzielle Härten entscheidet, die für das Mitglied zuständige Gliederung, sofern die Landessatzung nicht anderes geregelt, ersetzt wird durch die Höhe des ermäßigten Beitrags, beträgt 12 Euro pro kleinen Länder. Eine Ermäßigung ist jährlich neu beim zuständigen Landesvorstand zu beantragen, sofern die jeweilige Landessatzung nichts Abweichendes hierzu regelt. Geht noch ein bisschen weiter. Aber das sind Sachen, der Landesvorstand ist weit weg vom Mitglied. Die Kreisverbände oder ein Ortsverband ist wesentlich näher dran. Was ist die Begründung über eine 20-Euro-Erhöhung von 48 auf 78 Euro? Was ist die Begründung? Ich habe dir die komplette Antragsbegründung hier auch für alle lesbar in den Pet-Chat oder in den Chat reingegeben, kannst du direkt nachlesen, weil ich habe jetzt nicht die Zeit, das noch nachzulesen. Und keiner von uns, glaube ich, auch. Na, kurze Zusammenfassung. Darf ich mal? Jetzt lasst euch doch nicht von dem Tolker als Trollen hier. Macht doch. Okay. Täglich grüßt das Murmeltier. Jeder Mann, jede Frau kann gerne hunderte von Euro an Jahresbeiträgen überweisen, wenn sie das denn möchte, er sie möchte. Das ist völlig unproblematisch. Das kann man einfach tun, indem man es macht. Wenn man sagt, ich erhöhe meinen subjektiven Beitrag um so und so viel Euro. Ist doch alles schick, kann man jederzeit machen. Was hier passiert, ist immer wieder das Gleiche. Wir versuchen aus den Mitgliedern mehr rauszukommen. Ich behaupte, und ich werde das auch mit engagierter Rede wie in Wolfenbüttel oder Lampertheim, wo das auch war, vortragen. Ich behaupte, dass das Ausquetschen, das Handtuch auswringen, genau der falsche Weg ist. Die Menschen, die uns ihre Beiträge bezahlen, tun noch darüber hinaus sehr viel mehr. Und die haben aber alle eine gewisse Schmerzgrenze. Und wir haben immer das Problem mit der Erhöhung von Einnahmen. Weil wir haben gerne hohe Ausgaben. Wir hätten gerne viel mehr Geld. Warum wir nicht so viel mehr Geld haben, ist eine ganz einfache Steuerungsproblematik, die wir lösen können. Aber nicht von den Beiträgen unserer Mitglieder. Das halte ich für völlig falsch. Die motiviert noch mehr Menschen. Und auch dieses Verändern des Beitragseinzugsmechanismus heißt doch nur eins. Ich will den da irgendwie, ja, sage ich mal, mehr Druck machen, dass er seine Beiträge bezahlt. Das halte ich für einen völlig falschen Weg. Wer seinen Beitrag bezahlt, bezahlt den. Punkt. Er müsste nur hin und wieder mal daran erinnert werden, möglichst mit einer Beitragsrechnung, wie das in anderen Vereinen oder was auch da so ist, weil ich auch nicht immer alle meine 1000 Mitgliedschaften im Kopf habe. So, wenn das kommt, hier überweise bitte dann oder machst eine Lastschrift, was auch immer, SEPA-Mandat, dann ist das im Prinzip in Ordnung. Die prophezeiten Gelder, die kommen sowieso nicht rein. Also das ist völliger Quatsch, was tatsächlich passiert ist, dass noch mehr Menschen reduzieren und noch mehr Menschen sich zurücknehmen. Und das will ich nicht. Ich will einfach, dass die Leute gerne ihren Beitrag bezahlen, weil ihnen das was wert ist, hier zu sein. Und das ist ein Antrag, der genau dem entgegenspricht. Dankeschön. Genau, also ich würde gerne diese 78 Euro bezahlen. Und, dann tu es doch. Genau. Dazu müsst ihr erstmal Mitglied werden. Ich möchte aber gerne von Stefan Heuer gerne wissen, warum diese Erhöhung um 20 Euro im Jahr erforderlich ist. Das hätte ich gerne gewusst. So, die kann ich dir direkt unabhängig geben, weil die Bestrebung dahinter besteht ganz einfach darin, dass je Euro mehr an Mitgliedsbeiträgen wir auch entsprechend mehr an Geldern aus der Parteienfinanzierung generieren können, weil wir momentan gedeckelt sind an auch teilweise bestimmte Faktoren. Und da spielt natürlich der Einnahmefaktor bei den Mitgliedsbeiträgen eine große Rolle. Sehr kurz zusammengefasst. Also kurz gesagt, ihr braucht mehr Geld, um den ganzen Apparat in Gange zu halten. Den brauchen wir unabhängig davon. Und der Beitrag, der hier bei uns einfließt, hat einen großen Faktor noch zusätzlich dazu bei der Parteienfinanzierung. Jo. Frage beantwortet. Und wir haben noch ein paar mehr. Protter, Right of Party und dann der Guido. Genau, ich möchte mal als hessischer Gensek mal ein bisschen was dazu sagen. Aus der Praxis. Und zwar das mit der Streichung, also Absatz 4, die Streichung hat einfach den Hintergrund, das entspricht eigentlich der Praxis für die, was in den ganzen Mitgliedsanträgen und alle, die sie abbuchen lassen, das wird alles vom zentralen Beitragskonto gezahlt. Das macht alles der Bundesverband. So, das ist vom Aufwand her der geringste Aufwand, da gibt es die Bundesbuchhaltung, die sagt, okay, bald Mitglied XY hat bezahlt, tragen wir ein. Oder beziehungsweise wird automatisiert mittlerweile. So, Absatz 5, die Änderung, was diesen Minderungsbeitrag betrifft. In der Praxis ist es so, wenn ein Kreisverband entscheidet, ja, eine Person darf diesen Minderungsbeitrag bekommt, melden sie sich das in der Regel, wenn sie keinen direkten Zugriff auf die Mitgliederverwaltung hat, an ihren Landesgensek weiter. So. Es landet, also bei mir in Hessen ist es so, es landet sowieso bei mir. Also warum soll ich diesen Durchlauferhitzer über einen Kreisverband machen, wenn ich das so einfach so eintragen kann? Wir in Hessen machen wir das so. Wir fragen nicht weiter nach den Gründen, wenn die Leute das schicken. Wir gehen davon aus, dass die Angaben richtig sind. Sie müssen sie nicht die Hose runterlassen, weil das kann manchmal ziemlich entwürdigend sein. Dann tragen wir das einfach rein. Da diskutieren wir gar nicht lange. Gut, Potter, du hast noch ein anderes Problem mit aufgeworfen. Das hat aber was intern zu tun mit der Informationsverteilung. Das ist etwas, wo wir in der Verwaltung auch mal dringend dran arbeiten müssen. Liegt auch daran, weil ich bin auch noch Schatzmeister in einer Gliederung, gerade freundlicherweise im Kreisverband. Glücklicherweise wird dieser Kreisverband auch beim Bund gebucht. sodass hier also auch noch ganz, sag ich mal, wenig Verzögerungen da sind. Wir haben es sogar so geregelt, dass dann auf jeden Fall die Meldungen direkt rübergehen und es wird dann passend vermerkt, auch bei den Zahlungen. Wenn ein Mitglied sich nicht meldet, wird es natürlich auch nirgends vermerkt. Besonders wird immer vermerkt, ein Mitglied hat gezahlt und hat einen verminderten Beitrag geleistet. Weil in der Regel erfolgt das ja auch erst nach Antrag. Und das steht dann auch so da, wie es ist. Und die Mitgliedsbeiträge, die bei uns ja auch im Kreisverband ankommen, haben wir auch geregelt, dass die dann entsprechend aufs zentrale Beitragskonto gehen, entsprechend verbucht werden. Wir machen das mittlerweile mit dem Zahlungserwies, weil wir festgestellt haben, ein reiner Vermerk auf den Überweisungsträger hilft nicht, weil dann Fehlbuchungen stattfinden. Aber das sind dann interne Prozesse, die ich aber nicht sehen möchte, weil war trotz allem der Entscheidungsweg über die verminderten Beiträge, und ich kenne das ja auch aus dem Landesvorstand Niedersachsen, da war ich auch schon mal, da haben wir auch entscheiden müssen, weil es manchmal nicht irgendwo Gliederung gab. Wir haben auf Treu und Glauben immer vertraut gesagt, okay, du sagst, du hast vermindert, kein Problem. Das ist auch gut so, das sollten wir auch beibehalten. Aber das Recht sehe ich schon da, wo es hingehört. Und wenn man weiß, dass der gute Kollege da in Millionen durch die Gegend schmeißt und dann kommt der mit 12 Euro an, dass man dem auch mal direkt ins Gesicht sagen kann, also Kollege, so nicht. Aber das kriegt man nur hin, wenn man sie vor Ort trifft, kennt und mal durch die Gegend läuft. Das wird auch nicht breit getreten, auch nicht öffentlich gemacht, aber ich sehe trotzdem da die Zuständigkeit eher bei der untersten Gliederung. Ja, da widerspricht aber, also ich kenne zumindest der Praxis, die ich kenne, Das funktioniert nicht mit den Kreisverbänden. Ja, gut, ist schon klar, ihr traut denn nicht. Das ist schon ganz klar. Das ist genau die Formulierung für solche Sachen. Nein, auch. Nein, das ist so. Nein. Das ist eine Unterstellung. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Dass also die Kreisverbände jetzt die Mittel nicht abführen und so weiter, das ist schon immer eine Diskussion gewesen. Nee, Wigbold, ich kann den Protter nachvollziehen. Entschuldigung, ich habe ihn jetzt auch direkt auf ihn geantwortet. Ich bin jetzt zwar nicht Moderator, aber ich bin derjenige, der den Antrag gemacht hat. Protter hat hier schon recht. Also es gibt Kreisverbände, die haben da massiv Probleme mit. Ich weiß das selber. Aber trotz allem, das ist ein strukturelles Problem. Das kann man auf andere Art und Weise lösen. Das müssen wir nicht über Satzung lösen. Ansonsten haben wir übrigens noch ein paar Leute, die vor dir reden. Übrigens, das wäre Right of Party, dann The Bug und dann gucken wir weiter. Ja, was soll ich sagen? Also ich finde den Antrag gut. Klar kann man so sehen wie Bastian, wer was zahlen will, zahlt heute. Aber die Erkenntnis ist ja, dass genau das nicht passiert. Und wenn man der Meinung ist, man hat im Prinzip was, was halt 72 Euro prinzipiell wert ist, dann kann man das auch so entsprechend reinschreiben und dann abfordern. Was sind denn Gründe zur Beitragsminderung, bitteschön? Kurz gefasst, ich habe keine Kohle, ich bin Hartz IV, du kannst ja die Gründe ausdenken. Da muss man dann halt so sein Einkommen offenlegen? Nein, das ist bei uns schon die ganze Zeit schon so, es wird fast überall so gehandhabt, du versicherst mir, du kannst es dir nicht leisten, alles in Ordnung. Wir machen das bisher immer auf Vertrauensprinzip. Guido. Wenn ich ganz kurz eine Ergänzung machen darf, und deswegen machen wir das, also auch Praxis befristen wir das, sprich die Leute müssen es neu beantragen, außer bei den Leuten, wo wir wissen, dass es eine dauerhaft, dass sie von beispielsweise, wo wir wissen, die Leute sind schon älter, die sind in Rente, die werden garantiert kein höheres Einkommen mehr haben. Also es läuft ja viel wirklich auf Vertrauens- und Kennenbasis. Und wenn man jemanden kennt, dann wird einfach darauf vertraut, wenn er sagt, du, ich keine Kohle. Ja, wie soll der zuständige Landesverband diese Leute kennen? Deshalb ist es doch gerade bei der untersten Untergliederung. Die reden doch miteinander. Ja, klar, ich möchte auch gern, dass, sage ich mal, mein Vorsitzender meine Sachen offenlegt dir gegenüber. Will ich gar nicht. Muss auch nicht sein. Das prüft einfach keiner. So, alle nicht durcheinander. Also es gibt immer auch, vor Landesvorstand gab es schon immer ein geregeltes Prozedere. In der Regel kenne ich das zum Beispiel so, dass dann auch der Schatzmeister gesagt habe, hier, könnt ihr schnell reingucken, habt ihr da ein Problem mit? Die haben sich gemeldet, die haben keine Kohle. Mit welchen Worten auch immer das getan hat. Und dann wurde abgestimmt und das wurde dann genehmigt. Du hast aber keine Grundlage. So. Das heißt, die gucken sich alle tief in die Augen, denken sich irgendeinen Teil und dann beschließen sie irgendwas. Ja, also das ist doch rein willkürlich. So nach dem Motto, der kommt immer mit Hut und Zylinder und der muss Geld haben. Und der andere kommt mit abgerissenen Turnschuhen, der hat Löcher in Hosen, ja, der wird wohl kein Geld haben. Das ist doch. Also wir diskutieren gerade über eine Sache, die eigentlich gar kein Problem darstellt. Weil jeder, der mit dem Ding um die Ecke kommt, kriegt die Genehmigung. Für mich ist es auch nicht datensparsam in dem Sinne, einfach aus dem Grund, weil alle Leute darüber reden oder beschließen, warum jetzt dieser Mensch weniger bezahlt. Ja, ihr könnt gerne darüber streiten, aber wir haben mittlerweile eine gelebte Praxis, die hier seit mittlerweile über 10 Jahren läuft. Und dazu gehört eben, wenn jemand sagt, ich habe keine Kohle, braucht er keinen besonderen Nachweis. Schlimmstenfalls kann man noch verlangen, du hier, mach das bitte schriftlich. Kann man auch machen, ist in Ordnung. Ich gehöre zu den Leuten auf Ortsebene, guck mir in die Augen und alles ist in Ordnung. Haben wir nie drüber geredet, okay, du hast keine Kohle, weiß ich. Meistens weiß man das sogar. Noch datensparsamer geht eigentlich nicht mehr. Ja, und es geht im Endeffekt auch wirklich um die Datensparsamkeit, weil wir sind als Piratenpartei, wer sind wir abzufragen nach dem Motto, gib mir dein Gehalt? Nee, ich will das gar nicht wissen. Ja, genau das ist der wichtige Punkt, den du gerade angesprochen hast, Thomas. Ich frage mich bei der Diskussion hier, sind wir die Piratenpartei oder sind wir die FDP? Wir haben doch eigentlich ein etwas anderes Menschenbild und das sollten wir einfach auch mal leben. Und ich sehe also das nicht sinnvoll, dass man hier irgendwie den Leuten noch hinterher guckt, ob das nun also wirklich stimmt, wenn da jemand sagt, er kann sich das nicht leisten. Habe ich bisher als Vorstand immer gesagt, okay, klär's mit dem Schatzmeister und dann finden wir eine Regelung. Zu dem Antrag, ich halte es auch nicht für sinnvoll, an der Stelle irgendwie da die Latte hochzulegen, weil das wird nichts bringen. Das ist Druck erzeugen, ohne dass dabei wirklich, ein positives Gegenbild mit erzeugt wird. Das erinnert mich so ein bisschen an dieses Fordern und Fördern, wo dann Hartz IV von übrig geblieben ist. Das wird meiner Meinung nach nach hinten losgehen. Und aus meiner Erfahrung als Vorstand in Brandenburg kann ich nur sagen, seht zu, dass ihr ein paar spannende Sachen macht. Dann sind die Leute auch eher bereit zu bezahlen. Und wir haben ein positives Erlebnis damit gehabt, dass wir im Februar einen Online-Parteitag gemacht haben, für den die Leute stimmberechtigt sein wollten. Und wir haben schon einen höheren Zahlungsstand, als wir im ganzen letzten Jahr erreicht haben. Jetzt bin ich ja fast geneigt zu fragen, von wo nach wo ist denn das bei euch gegangen? Was für eine Summe reden wir denn da? Ganz ehrlich, ja, wenn ihr über Parteienfinanzierung redet, und das, wie viel zahlen die Mitglieder? Haben wir zurzeit 3.000 im Bundesgebiet? Ja. Macht euch das an, verbrannt. Für Brandenburg weiß ich, das kann ich nachvollziehen, wenn wir momentan von den üblichen Verdächtigen schon quasi mal über 50% haben, die bezahlt haben, ist das schon mal eine ganze Menge. Zu frühem Zeitpunkt im Februar. Trotz allem, wir müssen mal gucken, dass wir hier ein bisschen Reihenfolge wieder reinkriegen. Right of Party war da, das weiß ich. Danach war Volker war da und Wiegbold. Bei Volker und Wiegbold bin ich mir in der Reihenfolge nicht sicher, weil ihr wart auf jeden Fall dran. Ich würde Volker, dann Wiegbold, Michael, Right of Parley und dann Bastian machen. Okay. Also erstmal Thomas Gaul heißt du, ja? Ich habe gerade geguckt bei deinem Benutzer-Steckbrief. Ich finde das gut, dass du hier die Moderation übernimmst und ein bisschen für Ordnung sorgst. Das machst du gut. Ich finde hier diese persönlichen Argumente nicht so zielführend bei der ganzen Geschichte. Punkt. Nehme ich auf, kann ich aber nicht ändern, weil wir müssen damit leben, wie die Leute auftauchen und ihre Argumente vorbringen. Wiegbold. Ja, also letztlich geht es ja auch darum, wenn du jetzt irgendwo hinlegst und sagst, hier Mitgliedsbeitrag ist so und so viel, die Einstiegshürde wird halt immer höher gelegt. Und ich sehe es auch so, dass das letztendlich die Leute auch sehr viel mehr mitbringen. Also wenn ich jetzt zum Bundesparteitag fahre oder wenn ich zu dem nicht gefahren bin, da muss man Geld springen lassen, hier muss man Geld springen lassen. Letztendlich geht es einfach darum, eine gewisse Einstiegshürde geringer zu halten. Und dann sollten doch bitte auch Mandatsträger oder wir werden jetzt keine mehr haben, hätten auch diese Lücken zu der Parteienfinanzierung gut schließen können durch ihre Mandat, also Art Abgaben, die sie dann auch an die Partei leisten. Ja, also das ist auch eine Sache. Ich denke nicht, dass das wirklich irgendwas bringt, im weitesten Sinne, ganz im Gegenteil. Ich denke, die Anzahl der Zahler wird abnehmen sogar noch. und die Leute werden zusätzlich auch nichts mehr machen. So einfach sieht das aus. Auch. Es ist einfach, muss so die Eintrittshürde möglichst gering halten. Ja, und wenn ich dann schon wieder irgendwie einen Antrag stellen muss, ja, wie beim Arbeitsamt oder so, ne, dann geht's doch schon wieder los. Auch wenn das mir dann geglaubt wird. Du musst keinen Antrag stellen, Wickbold. Jetzt blas es doch nicht so auf. Ja, alles easy. Glaub mir, ich kenne genug Landesverbände und was da gelaufen ist. Selbstverständlich werden da Regelungen gefunden, dass entsprechende Sachen da gemacht werden. Ja, ich meine, da ist das schon geöffnet dementsprechend innerhalb dieser Satzung. Außerdem Also ich glaube auch nicht, dass es irgendwie, dann sagt doch einfach, was ihr von den, sag ich mal, Mitgliedern haben wollt, also was an Beitragssumme ihr haben wollt, sage ich mal, für die einzelnen Verbände, und dann können diese Abgaben, sage ich mal, in die entsprechende Untergliederung, in die Beiträge eingearbeitet werden. Wäre auch eine Möglichkeit. Ja. Gut, gucken wir mal weiter. Wer war als nächstes dran? Das war, wenn ich das sehe, der, oh Gott, jetzt habe ich es vergessen, Michael, glaube ich. Genau, ich war auch schon im Landtag. Also, wir haben viele Kreisverbände, die sehr inaktiv sind oder wo der Vorstand inaktiv ist und seine Anträge gar nicht mehr bearbeitet. Und es ist ziemlich unglücklich, wenn jemand, der Hartz IV bekommt, einen Antrag gestellt hat, dass er auf Beitragsminderung und dann vielleicht auch plus 12 Euro bezahlt hat und dann nicht am Parteitag stimmberechtigt ist und dann nicht teilnehmen darf oder nachzahlen muss. Nur weil eben der Vorstand eben das nicht auf die Reihe gekriegt hat. Und deswegen finde ich es gut, wenn das zentral beim Landesvorstand dann bearbeitet wird, weil die Landesvorstände sind meines Wissens alle noch so weit aktiv, dass sie so einen Antrag auch schnell abschließen können und auch zeitnah dann melden können, dass dieses Mitglied eine Beitragsminderung hat. Und ich finde das sogar als Vorteil dann für die Mitglieder, die das beantragen. Danke, Michael. Right. Also, die Einstiegshürde, Wickbold, die kannst du noch niedriger eigentlich gar nicht mehr setzen. Die ist nämlich bei Null. Du kannst so ziemlich alles in dieser Partei machen. Das Einzige, wo du mal deinen Beitrag bezahlt haben musst, ist, wenn du an Abstimmungen auf entsprechenden Parteitagen teilnehmen willst. Du kannst mitreden, du kannst im Prinzip auch Anträge reinreichen, du kannst so ziemlich alles machen. Also eine niedrige Einstiegshürde fällt mir jetzt echt nicht mehr ein. Also wie gesagt, das mit dem Antrag haben wir schon. Der Antrag ist ja durchaus überschaubar, zu sagen, hier, ich hätte gerne den ermäßigten Beitrag, dann ist das auch schon durch. Also von daher weiß ich nicht, wo das Problem da liegen soll. Okay, danke. Dann Bastian. Das Problem liegt woanders. Das Problem liegt tatsächlich in der sehr unterschiedlichen Handhabung, auch gerne nach Personen filetiert. Also die Nase passt mir oder die Nase passt mir halt nicht. Es gibt für mich gar keinen Grund, das jetzt zu ändern. Ich finde das Vertrauensprinzip, was wir hier durchhalten, seit langer, langer Zeit völlig in Ordnung. Es gibt für mich gar keine Begründung, dass wir das jetzt umstellen sollen. Es gibt immer Schmarotzer. Das sage ich jetzt mal ganz bewusst, das ist ein scheiß Ausdruck, aber sage ich jetzt mal. Es gibt immer Leute, die irgendwo drauf sich ihre Vorteile holen, die mit dem Porsche, dem Lamborghini vorfahren und sagen, hey, guck mal, wie schlau ich bin, weil ich habe euer System gehackt. Ja, das machen wir wahrscheinlich auch irgendwann, das passiert. Und das heißt aber noch nicht, dass wir an jeder Ecke eine Überwachungskamera aufstellen müssen als Metapher. Das funktioniert so nicht. Man muss auch davon ausgehen, dass es anständige Menschen gibt, die tatsächlich genau das tun, was wir von dir erwarten. Sagen, hey, ich bin noch nicht fertig. Ne? Unterbrechen kannst du bitte andere Leute. Ich hätte nur eine Frage, du siehst so aus. Nein, du kannst bitte andere Leute unterbrechen. Ich möchte dieses Szenario nicht, dass hier jemand sich tatsächlich offenbaren muss. Das funktioniert sehr gut. Wir wollen jetzt ein neues Szenario einführen, das finde ich nicht gut und damit ist auch gut. Gut, ich nehme das jetzt auch mal auf. Trotzdem, ich mache jetzt erstmal die Wortmeldeliste weiter, weil dann können wir gerne nochmal Fragen eingehen. Dann sollten wir zum Ende beim Tagesordnungspunkt bei diesem Satzungsänderungsantrag kommen. Sibolino. Ich wollte jetzt nicht über den ermäßigten Beitrag reden, sondern nochmal über die Beitragshöhe insgesamt und habe da auch eine Frage dazu. Aber die Schwellen, die Eintrittsschwellen niedrig halten und sowas. Ja, das habe ich ja auch immer so gesagt und gedacht. Aber wenn man mal ehrlich ist, wir sind die billigste Partei in der Straße, mit abgesehen von denen, die wahrscheinlich gar kein Geld nehmen. Und das ist jetzt auch nicht unbedingt das gewesen, was zu einem massiven Mitgliederzulauf geführt haben. Also die Frage, ob wirklich der aktuelle Beitrag von 48 Euro, das ist, was die Leute daran hindert zu kommen, dass, also wenn man das mit den Mitgliedsbeiträgen bei anderen Parteien vergleicht, dann weiß ich nicht unbedingt, ob das so ist. Aber zu der Frage, die ich dann auch damit verbinden würde, die jetzt natürlich nicht unmittelbar mit dem Antrag zu tun hat, aber fällt wahrscheinlich jedem, der noch spricht, leicht, es zu beantworten, ob ihr denn denkt, dass es was Sinnvolles wäre, sowas nur für neue Mitglieder zu machen. Okay, das sind viele Fragen. Müssen wir mal gucken, ob wir die gleich noch beantwortet kriegen. Meta liest. Ja. Erstens würde ich mal den Mitgliederbeitrag entkoppeln. Also von der Aussicht, dass man auf Mitgliederzulauf. Also wenn, dann ist es nur negativ miteinander. Also beim Austritt kann es eine Rolle spielen, denke ich mal. Beim Eintritt wohl weniger. Die Höhe des Mitgliederbeitrages. Und zweitens, war es bei mir jedenfalls so, dass ich zwar, ich glaube, ich musste auch einen Antrag stellen, so wegen 12 Euro dann der kleinere Beitrag zu zahlen, aber der Punkt war bei mir eher, dass es waren noch 2 oder 3 Jahre in der Vergangenheit zurück Mitgliederbeiträge offen und dass man die dann nachzahlen muss, das fand ich jetzt eigentlich auch so ein bisschen doof, ja. Hat mich dann auch abgehalten, dann irgendwie das nochmal anzugehen. Also ich denke immer nur fürs laufende Jahr, dass man einfordern sollte, aber ja, ich meine, wenn man es verschläft fürs laufende Jahr einzuziehen, dann ist es auch ein bisschen Eigenverschulden aus meiner Sicht. Naja, gut, das sind meine 2 Punkte da. Okay, danke. Dann kam jetzt noch Guido noch mit in den Raum und dann können wir mal gucken, dass wir die Fragen noch mal konsolidiert kriegen, sofern ich sie gemerkt habe. Ich möchte noch eine Ergänzung machen, bitte. Ja, nur kurz, bitte. Also, was kostet ein Mitglied in der Verwaltung? Das ist für mich einfach erstmal die Frage. Das wäre was, was ich also als Kostenaufwand sozusagen von dem Mitgliedsbeitrag direkt abdecken würde. Man darf nicht vergessen, dass jede Adresse, die ich in meiner Mitgliederdatenbank habe, direkt zu adressieren ist. Ja, wenn ich jetzt hier in Brandenburg zum Beispiel lese, 8% Beitragszahler, ja, dann habe ich aber trotzdem noch über 90% Adressen, die ich ansprechen kann, ja, denen ich Werbung zusenden kann, die ich adressieren kann, die ich aktivieren kann. Und das ist doch auch ein Kapital für die Partei, sage ich mal, das zurzeit überhaupt nicht genutzt wird. Ja, zurzeit haben wir 12.000 Mitglieder, ja, und ungefähr 3.000 bezahlen vielleicht. Ja, ich weiß nicht, was das jetzt soll. Jetzt kommt man auf die Idee, dass man die sowieso zahlen, sozusagen nochmal den Mitgliedsbeitrag hochschraubt, statt vielleicht mal den Rest auch zu aktivieren. Ja, eine Maßnahme da zu finden, ein Anschreiben zu machen oder halt bestimmte, ja, dieses politische Potenzial in irgendeiner Form zu nutzen. Ich weiß nicht. Immer nur noch Geld schreien reicht mir nicht aus als politisches Mittel. Genau. Gut, trotz allem lassen Sie den Nächsten erstmal Guido das mal reden, bitte. Ja, ich wollte was sagen zu der Frage, was es denn für eine Hürde darstellt tatsächlich und ob wir die billigste Partei überhaupt sein müssen. Dazu würde ich sagen, ja, wir sollten das bitte tun, nicht so lassen, wie wir das haben. Aus einem ganz einfachen Grunde, weil wir ermöglichen nämlich damit, Leuten sich politisch zu betätigen, die wirklich praktisch gar kein Geld in der Tasche haben, um das auf irgendeinem anderen Weg zu tun. Und das ist ein unheimlicher Mehrwert, den wir als Partei, den wir als Piraten den Menschen bieten können. Und deshalb auf gar keinen Fall da eine höhere Hürde einziehen, weil es gibt Leute, für die sind halt die 48 Euro oder auch die 12 Euro eine ziemliche Hürde. Da müssen die sich überlegen, ob die sich das leisten können, dass sie sich politisch betätigen. Und das ist ein Unding und das ist eine Sache, wo wir einfach ein Alleinstellungsmerkmal haben als Partei und das sollten wir bitte sehr erhalten, weil wir haben auf diesem Wege auch etliche Leute, die zwar vom Finanziellen her nicht viel beitragen können, aber die inhaltlich teilweise sehr, sehr viel machen. Gut, dann nehme ich mal auch ein bisschen mal ein paar Worte auf. Ich nehme auch das von Guido bewusst auf. Also ich bin je froh über jeden Piraten, der auch wirklich nur in der Lage ist, 12 Euro zu bezahlen. Ich bin froh über jeden Piraten, der sagt, ich zahle 150 Euro im Jahr. Ich, Ich bin auch froh über jeden Berater, der sagt, zahle 1000 Euro, weil das jeder Euro hilft uns nachher in der Finanzierung unserer politischen Aufgaben und natürlich auch bei der quasi nicht Refinanzierung, bei der Parteienfinanzierung. Das bringt uns immer ein Stück weiter. Ich persönlich hätte auch nichts dagegen, wenn wir sagen würden, okay, wir machen Mitgliedsbeitrag von zum Beispiel einfach nur 10 Euro pro Monat. Das werden sich viele leisten können. Die 12 Euro Leute, also sprich die wirklich Hartz IV und schlimmer da sind, die werden es nicht hinkriegen, das wissen wir. Aber auch die, weiß ich, aus Erfahrung heraus, geben manchmal mehr, als man überhaupt abrechnen könnte. Wir können es bloß nicht in Geld wiedergeben, weil die wirklich mit viel Zeit und Initiative unterwegs sind, unsere Ziele zu unterstützen. Also insofern haben wir wirklich hier zwei Baustellen in einem Satzungsänderungsantrag. Einmal das mit dem Beitrag selber und eben auch mit der Empfindungsvariante, wer darf denn hier vermindernden Beitrag kriegen? Wie machen wir das mit der Verwaltung? Also es ist, glaube ich, ein bisschen schwierig, das wirklich hinzukriegen. Deswegen bleibe ich persönlich dabei. Dieser Antrag ist für mich persönlich in dieser Form nicht entscheidungsfähig, weil er wirklich viele Dinge miteinander vermengt. Wenn das getrennt gelaufen wäre und auch vielleicht mal mit einem Beitrag aus, mal jemand mal sagt, wir machen eine Beitragsordnung und schieben das aus der Satzung raus, wäre ich begeistert. Aber das wäre ein Fortschritt, da warte ich jetzt mittlerweile seit Jahren drauf. Ich hoffe mal, dass irgendjemand mal auf die Idee kommt, diese Beiträge von der Satzung zu entkoppeln in eine Beitragsordnung, weil da kann man das sinnvoller gestalten, noch als wir das überhaupt derzeit in der Satzung regeln können. Weil eine Satzung ist ja dafür da, Sachen in Kurzform unterzubringen, nicht in elaborierter Form. Also insofern mal gucken, wie es jetzt ist. Und jetzt haben wir noch ein paar Fragestellungen offen. Ich gestehe, ich habe mir nicht alle gemerkt. Die Höhe war eines davon. Und ich glaube, bei der Höhe, da können wir alle mal gerne drüber diskutieren, wie viel Geld darf man überhaupt an eine Partei geben? Dürfen es 10 Euro pro Monat sein? Darf es auch mehr sein? Also das wäre spannend. Ich würde gerne noch mal vorher auf zwei Sachen eingehen. Zum einen weiß ich nicht, was der Back irgendwie da an die Wand malt mit, jetzt wird das alles ganz teuer und hin und her. Du hast jetzt 12 Euro und du wirst anschließend auch noch 12 Euro haben. So, also da ändert sich an der Stelle gar nichts. Ne? Also deshalb weiß ich nicht, was da für ein Brimborium drum gemacht wird. Und was dann die Hürde, die du da irgendwie malst, so die Leute können ja plötzlich oder müssen sich nackig machen oder so. Die Praxis ist dieselbe wie vorher. Und wenn du es wieder auf der untersten Ebene haben willst, das ist die einzige Abweichung, dann müsstest du in deinem Landesvorstand eine entsprechende Regelung treffen. Und das sollte ja durchaus machbar sein, wenn es im Interesse der Mitglieder ist. Das Letzte schließe ich nicht aus, aber ich wollte jetzt bewusst Guido mal hochbitten, um dir selber zu antworten, weil das kann ich nicht. Und Bastian wird dir selber antworten können. Aber wenn Guido länger braucht, Guido ist da. Ja, das geht nicht einfach nur um tatsächliche Hürden, sondern es geht auch um gefühlte Hürden dabei. Und die sollten wir einfach auch niedrig halten. Okay, danke. Bastian? Ja, lass uns das mal in Konsequenz durchdenken. Ne? Aus Gründen habe ich erfahren, dass die Bundespartei Mitgliedsbeiträge über mich einzieht, also im Mahnverfahren, dass sie da einfach darauf verzichtet. Aus welchen Gründen auch immer. Ich habe da mal eine Regelung gelesen, dass man dann tatsächlich ein bisschen aufpassen muss als Vorstand, ob man denn diese Beiträge abschreibt. Da müsste man nämlich eine gute Begründung haben, nämlich unwiedereinbringlich. Ich habe hier noch nicht einen einzigen Beschluss gesehen, dass die Mitgliedsbeiträge vom Mitglied der Redaktion bekannt nicht wiedereinbringlich sind. Deswegen haben wir sie abgeschrieben. Ja, da könnte man noch ein bisschen was tun, um Mitglieder davon zu überzeugen, ihre Beiträge zu bezahlen. Aber letztendlich ist es doch so. Beiträge sind ein notwendiges Übel, damit der Laden läuft. Und wenn Mitglieder ihre Beiträge nicht bezahlen, es gibt gar nicht so einen Strauß von Gründen, sondern eigentlich nur wenige. Ach, musste ich schon wieder Beitrag bezahlen? Wusste ich gar nicht, wie viel ist denn der jetzt? Könnte man regeln durch eine Rechnung. Oh, ich habe vergessen, meinen Beitrag zu bezahlen. Hm, dumm gelaufen. Könnte man regeln durch eine Mahnung. Oder ist es mir was wert, dass es mir was wert ist? Und ich sage, meine Partei muss leben, ich muss die Briefmarken bezahlen und so weiter. Natürlich weiß ich, dass ich da Beiträge bezahlen muss. Mir eigentlich auch völlig wurscht, was in der Satzung steht. Ich bezahle einen angemessenen Betrag. Und der ist dann wahrscheinlich höher als das, was da in der Beitragssatzung steht. So. Ich glaube schon, dass der Guido sehr recht hat, dass wir sehr, sehr guten Ansatz haben, nämlich, dass wir ein sehr niederschwelliges Angebot haben an Menschen, die in der Politik sich einbringen oder in die Politik sich einbringen wollen. Und das kann nicht an Beitragshürden hageln. Sonst könnte man nämlich Folgendes machen. Wir könnten einfach mal eine Aufnahmegebühr nehmen von 10.000 Euro oder 5.000. Denkt euch was aus, weil wir meinen, dass wir so viel Wert darstellen, dass Mensch auch uns mal eine vernünftige Grundlage geben sollte, wie im Golfclub. Also wir müssen da Dinge tun. Das können wir nicht tun, wenn wir da nicht richtig Kohle reinkriegen. Das machen wir ganz bewusst nicht. Und deswegen ist es halt aus meiner Sicht sozusagen ein Prä dieser schönen Partei, dass sie eben auf die Beiträge in der juristischen Denkweise nicht so viel Wert legt, sondern sagt, hey, das müsst ihr schon zahlen. Und wenn nicht, wir werden euch mit Sicherheit nicht einen Mahnbescheid nach Hause schicken. Das finde ich schon völlig in Ordnung. Sonst müssten wir dann nämlich Paradigmen wechseln. Der Rest, liebe Leute, der sollte auf freiwilliger Basis kommen. Und ob das jetzt Spenden oder Sponsoring oder Fundraising ist, ist mir eigentlich völlig bewusst. Aber nur das geht. Das sind die Mechanismen, die Stellschrauben, wo wir unsere Einnahmen, die uns ja auch von der staatlichen Teilfinanzierung dann helfen, wirklich betreffen. An denen sollten wir drehen. Wir sollten uns attraktiv machen. Dann kommt auch die Kohle rein. Aber mit diesem Antrag mit Sicherheit nicht. Dankeschön. Okay, das waren jetzt viele Worte. Viele davon können das jetzt nachvollziehen. Right of Party. Ich weiß, der Basti hat gerade das erwähnt, was ich jetzt zumindest auf deine Frage hin mit den Mahnläufen erwähnt hätte. Das war die Geschichte mit den gelben Briefen. Sprich, wir machen keine Mahnbescheide. Das machen übrigens andere Parteien in der Regel auch nicht, weil auch die vorsichtig sind bei ihren Mitgliedern. Die streichen sie dann auch in irgendeiner netten Art und Weise über die Jahre. Es gibt doch Mahnläufe. Ich verstehe nicht, wieso ihr jetzt erzählt, es gäbe keine Mahnläufe. Mahnlauf schließt mit einem Inkassoverfahren ab oder Mahnbescheid, Entschuldigung. Es gibt kein Inkassoverfahren. Da sind wir uns einig. Gut, es gibt bei uns noch nicht mal einen Mahnbescheid. Also insofern, die Ebene erreichen wir nicht, weil darauf wird verzichtet. Wie andere Parteien das auch machen, weil man sehr vorsichtig ist. Nee, das ist vielleicht bei euch verzichtet, aber das ist nicht in der Ganzpartei so. Ist der Bot auch noch anwesend? Wenn mir jemand erzählt, dass bei einer Piratenpartei der Mitgliedsbeiträge per Mahnbescheid eingefordert wurden, dann wäre das eine Geschichte, die ich zum ersten Mal höre. Okay, jetzt hast du die juristische Form, also gerichtlicher Mahnbescheid, das meinst du jetzt? Ein Mahnbescheid, einen echten Mahnbescheid. Ah, okay, dann nehme ich das zurück. Haben wir uns vorher geredet. Wenn ich ganz kurz sagen darf, was tatsächlich passiert, über die Bundesmitgliederverwaltung zumindest und was in Hessen passiert, wir schicken keine, also das Wort Mahnung verwenden wir gar nicht, wir schicken Zahlungserinnerungen raus. Gut, und das ist zum Beispiel auch ein falscher Terminus. Manchmal Zahlungserinnerung ist in der Regel üblich noch für das erste Mal, Synonym für die erste Mahnung. Danach beginnt auch offiziell normalerweise Mahnlauf. Also insofern kann ich die Vorsicht auch verstehen, dass man da noch keine Mahnbescheide erlassen möchte. Aber trotz allem, es ist eine allgemeine Vorsicht da. Das hängt aber auch wirklich damit zusammen, weil man möchte kein Mitglied vergraulen. Und man weiß auch, bei der nächsten Stufe wäre ja Mitglied raus. Und da sind die Satzungen meistens ja in den meisten Parteien ein bisschen schwierig formuliert. Aber wir machen das ja auch mit den Mitgliederstreichen teilweise. Darum geht es jetzt aber gar nicht. Also, was mich Das ist mir auch klar, darum geht es nicht. Aber momentan, das war nur zur Klarstellung gegenüber Right of Party. Wir haben sowas Ähnliches wie Mahnläufe, aber wir verzichten derzeit auf Mahnbescheide. Worauf begründet sich denn, sage ich mal, ein Mitgliederbeitrag? Ja, es sollte noch möglichst die Verwaltungskosten decken zum Beispiel. Das ist der schmalste Beitrag, den man braucht, um eine, sage ich mal, Mitgliederverwaltung aufrechtzuerhalten. Nein, da gebe ich gerne noch was anderes mit rein. Wir haben noch ein Zusatzproblem. Das wird in der Regel nicht offen ausgesprochen, darf man aber mal erwähnen. Ein Mitgliedsbeitrag beruht darauf, dass ein konkludenter Vertrag geschlossen wurde zwischen den beiden Parteien. Sprich, hier ein echter Mitgliedsbeitrag und der erste Mitgliedsbeitrag geflossen ist. Dafür braucht man eine Dokumentation. Wir haben aber innerhalb der Piratenpartei freundlicherweise in vielen Landesverbänden und auch auf der Bundesebene ein Problem, dass viele Originalantragsschreiben auf Mitgliedschaft, auch unterschriebene, irgendwo verschwunden sind. Sei es, dass sie im Hacker gelandet sind, sei es, dass sie falsch verlegt worden sind, sei es, dass irgendjemand vergessen hat, sie weiterzugeben und dergleichen mehr. Das ist ein nicht ausgesprochenes Problem, das existiert aber. Das ist aber auch ein Problem, das weiß die Mitgliederverwaltung ganz genau und weiß auch, wenn man jetzt einen Mahnbescheid haben möchte, müsste man ja auch entsprechend später nachweisen können, dass die Mitgliedschaft konkludent zustande gekommen ist. Dafür braucht es alleine schon mal eine Unterschrift. Und da haben wir massiv Probleme. Das wird aber nicht thematisiert, weil das Problem einfach nicht lösbar ist direkt. Einfach mal auf den Punkt gebracht. Ja, aber wenn man ja ein vernünftiges Finanzierungsmodell finden will für eine Partei, unabhängig jetzt erstmal von der Parteienfinanzierung, weil die wird, das ist ja eine Zuschussung letztendlich, die jetzt da kommt, kommen sollte. Aber die Frage ist ja, wie staffel ich das? Ich muss ja erstmal, sage ich mal, meinen Kapitalbedarf herstellen, um eine rudimentäre Mitgliederverwaltung aufrechtzuerhalten. Das kann man natürlich auch dazu sagen, dass man diese Mitgliederverwaltung halt sehr kostengünstig strukturiert. Also sprich, normalerweise steht es ja auch, dass die entsprechenden Listen in den Untergliederungen geführt werden sollen und ebenfalls auch im Landesverband soll da Listen geführt werden über die Mitglieder. So, jetzt ist die Frage, was für einen Aufwand macht man mit der Mitgliederverwaltung? Das ist doch erstmal das Erste. Dann müssen halt vielleicht noch Versammlungen geführt werden, wo man halt auch entsprechende Kosten auftreten. Sagen wir, einmal im Jahr muss eine Versammlung und so kann man ja kalkulieren einen gewissen Kapitalbedarf, den man hat pro Mitglied, sage ich mal. Und dann daraus kann ich dann auch argumentieren, warum der Mitgliedsbeitrag so oder so sein soll. Also für mich ist es einfach sehr schwierig zu sagen, ja, wir haben eine Parteienfinanzierung X, ja, und damit wir da möglichst viel bekommen, müssen wir halt möglichst viel fordern einfach. Das ist mir einfach ein bisschen zu flach, das Ganze. Ja, vor allem die Parteienfinanzierung wird ja auch nicht ewig sprudeln, schätze ich mal. Und ich glaube, der Michael möchte direkt darauf antworten. Ja, zu den Kosten. Wir haben jedes Mitglied, das bei uns Mitglied ist, kostet uns erstmal Geld. Wir haben eine Mitgliederverwaltungspage, da zahlen wir pro Mitglied an Lizenzkosten. Wir haben eine Haftpflichtversicherung für die Versicherung für die ganzen Mitglieder. Als Plakate aufhängen beim Wahlkampf, da sind sie versichert, die kostet auch pro Mitglied Geld. Wie viel das ist, das weiß ich nicht. Das sind auch wahrscheinlich relativ geringe Beträge. Aber ein Mitglied, das gar keinen Beitrag zahlt, das kostet uns nur Geld. Deswegen sollte man die auch mit der Zeit auch rausstreichen. Die können gerne sich beteiligen bei uns und am Programm mitarbeiten, aber sie müssen kein Mitglied sein, weil ohne bezahlt zu haben, können sie auch nicht mit abstimmen und dann müssen sie auch kein Mitglied sein. Weiter haben wir eben Sachen, der Mitgliedsbeitrag soll halt eben auch nicht nur die Verwaltungskosten decken. Wir haben Kosten, wir haben Wahlkämpfe, die sind teuer. Wir haben Geschäftsstellen, die kosten Geld. Wir haben Reisekosten unserer Funktionäre. Genau, wir haben also ganz vielfältige Kosten. Wer nicht glaubt, dass wir das Geld brauchen, sollte sich einfach mal die ganzen Haushalte angucken. Es gibt Finanzen, piratenpartei.de, glaube ich, heißt es. Da sind alle, kann man auch die ganzen Haushalte angucken. Da kann man auch sehen, wo das Geld verschwindet und für was es eingesetzt wird. Gut, ich mache jetzt mal oder versuche mal einen Abschluss zu finden, weil ich glaube, wir können ja heute weitere Stunden diskutieren. Bringt uns aber, glaube ich, nicht weiter. Ich könnte jetzt auch noch andere Sachen noch erzählen. Auch das ist nicht wirklich, wirklich wichtig. Aber ich merke auf jeden Fall eins. Hier haben wir einen massiven Diskussionsbedarf, der natürlich auch auf dem Bundesparteitag uns springen kann. Das heißt, wenn wir wirklich was machen sollten, wäre meine Auffassung, was ich hier so raushöre, da mal wirklich das Ding erstmal dort in dieser Form abzulehnen. Aber wir machen uns mal wirklich Gedanken, wie machen wir wirklich Parteienfinanzierung. Weil der nächste Parteitag dieses Jahr kommt, der steht Westwies Armener Kirchen, weil da steht auch freundlicherweise Vorstandswahl noch an. Und da kann man natürlich auch das Finanzkapitel mal deutlich reinbringen. Bis dahin werden wir sicherlich schlauer sein, wie es weitergeht mit einem Sage. Wir können uns darüber Gedanken machen, wie gehen wir mit ehemaligen Mitgliedern um. Machen wir einen Mahnbescheid oder machen wir einfach BGB verjährt. Wir können ja viele Dinge spielen und bereiten dann weiter die Blasen Mitglied. Kann man ja auch wieder mit weiter einbeziehen, wenn sie dann neu bezahlen für die noch nicht verjährten Dinge. Alle solche Dinge können wir bearbeiten. Aber wir müssen uns hinsetzen und ein Konzept machen. Mit den Verwaltungsleuten, mit den Schatzmeistern und natürlich auch mit den Mitgliedern wäre jetzt meine laute Meinung. Diese Meinung würde ich gerne als Schlusswort nehmen, denn ich muss so langsam mal schlafen gehen. Ja, ich wollte mal was Spannenderes noch zum Abschluss nehmen, weil ich habe mir überlegt die ganze Zeit, nee, so eine Diskussion brauchen wir nicht. Lass uns mal lieber noch was Positives sehen, weil ich weiß, dass unsere Juppies versteckt noch was eingebracht hatten. Darf ich? Wenn das innerhalb der nächsten Viertelstunde abzuhandeln ist, von mir aus gerne. Das sollten wir hinkriegen. Satzungsänderungsantrag 03, Absenkung des Mindestalters für die Mitgliedschaft auf 12 Jahre. Mehr brauchen wir, glaube ich, jetzt nicht zu erzählen, weil da steht da drin, 14. wird das 12. Lebensjahr ersetzt. Ja, also wir können das natürlich immer noch weiter runtersetzen und irgendwann bei minus 5 ankommen. Aber wir haben die Juppies, da können junge Menschen, ich glaube tatsächlich ab 0, Mitglied werden und ich sehe nicht wirklich den Grund dafür, dass wir jetzt, wo wir eigentlich noch gar nicht mal Erfahrung damit haben, ob und wie viele Mitglieder uns diese Absenkung des Mindestalters auf 14 Jahre gebracht hat, noch mal einen Schritt weiter gehen sollen. Also erstmal sollten noch vorherige Schritte evaluiert werden auf deren Wirksamkeit und dann kann man gucken, wie man weitergeht. Meine Meinung. Eine deutliche Meinung finde ich aber auch gut so, aber ich würde bewusst fragen, weil, wie gesagt, das habe ich mir gedacht, wäre doch ein netterer Abschluss als Finanzdinge. Hat jemand dazu noch eine andere Meinung? Gar keine, das ist auch in Ordnung. Dann, Thomas, bist du damit hiermit in. Ah, nee, da kommt der Bastian noch. Ja, ich muss ja immer eine Meinung haben. Nee, ich habe nicht wirklich Probleme mit jungen Menschen, sobald sie erkennen können, was sie da tun. Das wissen ihre Eltern, die müssen nämlich eigentlich dazu zustimmen. Und wenn die der Meinung sind, ja, mein Junior ist so fit, der kann natürlich auch mit 12 Jahren mitstimmen und mitentscheiden, dann habe ich da nicht wirklich ein Problem. Ich habe ein ganz anderes Problem damit. Und das liegt natürlich auch in unseren Daten, in unserem Datenschutz, in der Datensicherheit. Wir sollten sehr aufpassen, wer Zugriff auf die Daten hat und sehr dafür sorgen, dass junge Menschen nicht zur Zielgruppe werden. Ihr wisst, was ich meine. Und da habe ich zurzeit überhaupt kein Vertrauen in unsere Datensicherheit und Datenschutz. Wenn das hergestellt wird, hatte ich überhaupt kein Problem damit. Und das ist auch eine Hausaufgabe, liebe Mitglieder, Mithörer und Mithörerinnen, ist auch eine Hausaufgabe, das mal zu hinterfragen. Danke. Gut, ich unterstreiche aber trotzdem die Schutzbedürftigkeit von Daten Jugendlicher und Kindern. Nicht nur von Daten Jugendlicher, sondern von Jugendlichen an sich. Das ist sowieso ein Thema, Kinder und Jugendliche. Da musst du entsprechende Jugendarbeit einziehen. Ja, die andere Sache ist die, was für Themen kannst du im Kreise dieser Menschen diskutieren? Ja, da wirst du auch nicht jedes Thema diskutieren können. Ich weiß nicht, zum Beispiel drogenpolitische Themen ist ja nur ein Thema, was vielleicht problematisch sein kann über den Kinder- und Jugendschutz. Ja, und da braucht man richtig Infrastruktur. Und deshalb gibt es Jugendorganisationen, die sich dann um sowas kümmern, die auch nicht die ganzen Themen bearbeiten, im wahrsten Sinne, etc., die man vielleicht mit Kindern nicht gerade, und das sind ja dann Kinder, die man mit denen nicht erörtern kann. Die sind nicht mal geschäftsfähig, ja, man kann nichts mit ihnen. Also es ist sehr, sehr, sehr schwierig, Kinder- und Jugendarbeit, da braucht man Leumundszeugnisse und so weiter. Es geht da nicht nur um Daten. Also es gibt einen Kinder- und Jugendschutz und der muss dann auch gewährleistet werden. Gut, trotzdem Kinder- und Jugendschutz, also Datenschutz ist ein schutzwürdiges Datum, das ohne Zweifel, also da würde ich sogar die Machete rausholen, wenn da was schief läuft. Dann schärft die mal schon. Entschuldigung, schärft die mal schon. Ich will nur auf dem Weekboard ganz kurz was sagen. Der hat völlig recht, was nämlich unsere Parteitage anbelangt. Da muss es natürlich, wenn so junge Leute da sind, eine qualifizierte Betreuung geben, wenn die Eltern nicht dabei sind. Das ist, glaube ich, auch das, was er meinte. Genau. Ja, damit habe ich auch kein Problem, aber wir haben, glaube ich, genügend Leute auch in der Piratenpartei, die genügend Scheine dafür haben. Ich kann auch gerne meinen damaligen Jugendgruppler, falls der heißt, heute wieder anders, auch erneuern. Also da gibt es Dinge, wo man das regeln kann. Also da würde ich erstmal nur verfahrenstechnisch etwas dagegen sprechen, weil die Voraussetzungen geschaffen werden müssen. Trotz allem, schutzwürdiges Datum auf jeden Fall. Ob bestimmte Themen ausgeschlossen werden sollten für bestimmte Altersbereiche, können wir uns sicherlich trefflich drüber streiten. Würde ich aber bewusst negieren, weil selbst Thema wie Drogenpolitik, Sexualpolitik, you name die Baustelle. Es geht ja hier nicht um explizite Darstellung von irgendwelchen Geschlechtsakten oder nach dem Motto, du musst jetzt diese Droge nehmen. Es geht ja bei uns auch bei diesen Themenbereichen um Suchtpolitik, auch um Prävention. Und auch selbst in diesen anderen kritischen Bereichen ist ja die Aufklärung auch mittlerweile weiter als in den 60er Jahren, wo wir wissen, die Jungs und Mädels sind teilweise manchmal weiter als wir denken. Um es mal freundlich auszudrücken. Das wirst du dann so den Eltern erklären, Thomas. Um es mal freundlich auszudrücken. Nee, auch den Eltern kann man das direkt ins Gesicht sagen. Ich habe lange genug Kinder- und Jugendarbeit gemacht. Also ich habe auch lange genug Kinder- und Jugendarbeit gemacht. Man kann mit den Eltern direkt darüber reden. Und wer auch Jugendliche und Kinder- und Jugendliche betreut hat, weiß, dass diese Probleme real existierend vorhanden sind. Man muss damit sich auseinandersetzen, um es mal hart zu sprechen. Ich gehöre auch in den Reihen rein, die dann schon mal irgendwo einschreiten mussten, als dann eine Elfjährige mit einem 17-Jährigen mal ein bisschen anderen Spaß haben wollte. Das macht auch einem Betreuer keinen Spaß. Aber solche Dinge passieren und man muss das aber auch wissen und den Umgang damit wissen. Für mich persönlich trotzdem hart gesprochen, ich habe auch kein Problem damit mit 12 Jahren. Man kann, weiß, dass er auch noch weiter runtersetzen kann. Es geht ja auch teilweise bis dahin und dann später zur Forderung 0 Jahre für Wahlrecht. Also das sind alles Dinge, die wir natürlich auf Dauer weiterhin vor Augen haben müssen, weil es regelmäßig auftaucht. Und wir müssen auch offen miteinander diskutieren, natürlich auch auf dem Bundesparteitag. Gut, wollen wir es damit abschließen, weil ihr müsst entscheiden, Wiegbold. Ein Satz nur noch. Gibt es nach dem letzten Beschluss, ich meine, wir sind ja jetzt bei 14 gewesen nach dem letzten Bundesparteitag in Lambertheim oder vorletzten, gibt es da jetzt entsprechende Jugendarbeit in der Partei schon? Die Strukturen, sind die schon geschaffen worden für Jugendarbeit? Der Bastian ist bewusst, glaube ich, reingehüpft. Genau, das ist der eine Punkt. Ich muss jetzt mal hier meine Pirates und er kurz leise stellen, Sekunde. So, nein, das ist der erste Punkt, was ich gerade verknüpft habe mit der Betreuung auf dem Bundesparteitag, wenn die Eltern nicht dabei sind, weil sie müssten nämlich dabei sein, sonst müsstest du einen Mutti-Zettel haben und so. Das sollten wir dringend mal erklären. Und ja, es gibt Menschen, die nicht 14 sind, aber noch nicht 16 so. Und soweit ich es jedenfalls weiß, ich finde das gut, dass die Jungs und Mädels uns unterstützen und dabei aktiv teilnehmen. Es gibt auch nicht wirklich so diese, sagen wir mal, diese No-Go-Themen auf Parteitagen. Ja, es gibt immer ein bisschen komisches Gedöns, Kneipengespräch oder sowas. Ich glaube, da können die jungen Leute ganz gut mit umgehen mittlerweile. Das wäre nicht für mich das Problem, aber innervieren finde ich schon, dass wir, wenn wir schon so junge Leute in unsere Partei aufnehmen, natürlich auf dem Bundesparteitag dafür sorgen müssen, dass die Sorge gewährleistet wird. Das ist erste Bürgerpflicht. Wenn das nicht passiert, gibt es Ärger. So. Und ansonsten, es ist mir eigentlich wirklich Wurst. Aber der Thomas hatte eigentlich so ein sehr schönes Schlusswort. Das habe ich schon wieder vergessen. Ja, irgendwas mit Jugendlichen und überhaupt, ich habe es jetzt auch vergessen. Schade. War aber ein schönes Schlusswort. Wer die Aufzeichnung sich anhört, kann es ja nochmal so Replay mäßig machen. Ich war nicht von Anfang an dabei heute, aber es war eigentlich, glaube ich, ein sehr schöner Abend. Und ich finde, es lohnt sich immer, über Anträge zu sprechen. Wir sollten es in der Zukunft ein bisschen früher machen, vielleicht. Vielleicht kriegen wir das hin. Und nicht auf den letzten Drücker, so einen Tag vor dem Bundesparteitag oder so, oder anderthalb Tage. Vielleicht kriegen wir es hin, weil das, ich glaube tatsächlich, auch wenn wir nur jetzt nur die 23 sind, zeigt es doch das hohe Interesse an diesen Dingen. Und das ist, vielleicht können wir auch ein bisschen mal so eine Lösung schaffen dafür, dass man nicht vor dem Parteitag da auf den letzten Drücker die Anträge einstellt, sondern übers Jahr. Und das möchte ich nur euch so als letzten Kick mitgeben. Das wäre so ein Antrag an Bundesvorstand vielleicht. Den habe ich natürlich schon gestellt an unseren Landesvorstand in meinem Landesverband, nämlich ein Antragsportal einzuführen, was nicht kurzfristig für einen Bundesparteitag irgendwo reingestellt wird, sondern ganzjährig offen ist, wo man ganzjährig seine Anträge reinstellen kann und alle Anträge bis zum Antragsschluss da aufgelaufen sind, werden vollkommen automatisch in diese Tagesordnung eines Bundesparteitages übernommen. Das hätte den spannenden Vorteil, dass man über die Anträge, die sich Menschen ausgedacht haben, trefflich vorher diskutieren kann, sich verbessern kann. Sozusagen so eine Art ständiges Antragsportal. Vielleicht reicht die Fantasie von euch aus, die Mehrwert zu erkennen. Und damit würde ich positiv enden wollen. Gut, ich mache mal mein eigenes Schlusswort. Ich bedanke mich erstmal, dass ich gestern als auch heute Beiträge und sah auch die Beiträge, wo ich mit dabei war, vorstellen durfte. Heute habe ich bewusst ein paar andere mit reingenommen, die nicht mein Thema waren. Ich entschuldige mich dafür, dass ich ein bisschen Moderation übernommen habe, weil ich weiß, Thomas auch noch andere Dinge nebenbei tut. Es sei mir nachgesehen. Aber es hat mir wirklich Spaß gemacht. Auch die Argumente, die ich gehört habe, waren gut. Ich hoffe mal, dass wir das Gleiche auf dem Bundesparteitag erleben, auch wirklich in vielleicht sogar noch besserer Qualität und wir wirklich auch richtig, richtig geile Anträge entscheiden auf dem Bundesparteitag. Gerne auch mit Lex Marsching und wie die ganzen Besonderheiten heißen, damit wir also wirklich produktiv in die Zukunft gehen können, gerade in die Bundestagswahlen hinein. Ich bedanke mich wirklich ausdrücklich und ich übergebe jetzt an Thomas, mit dem ich im Nachgang auch noch klären muss, wie er denen die Aufnahme von heute veröffentlichen kann. Genau, ich bedanke mich ebenfalls bei allen Zuhörern, bei allen Diskutanten und hoffe, dass wir uns dann übermorgen und überübermorgen spätestens auch mal tief in die Augen schauen können, denn ich werde in Düsseldorf sein und ich hoffe, viele von euch dort zu treffen. Ich verabschiede euch jetzt in eine angenehme Nachtruhe und ja, bis demnächst in diesem Programm. Aufnahme beenden, bitte.